Melons. Ahoi, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Merlin. Mein Name ist Joe. Und ihr hört gerade Uncommon Taste Podcast. Zu finden unter www.uncommontaste.de. Absolut richtig. Und eine neue Folge erwartet euch nach nun doch wieder kleiner und kurzer zweiwöchiger Pause, wie wir das ja schon versprochen hatten. Gibt's endlich wieder eine neue Folge, mittlerweile die 36. Und ja, wir sind schon wieder voller Vorfreude auf schön aufnehmen, weil wir wieder ein sehr cooles Thema haben, wie ich finde, auf das wir uns geeinigt haben. Aber wie immer erstmal die obligatorische Frage, Joe, wie geht's dir? Beziehungsweise, wie geht's mit Dark Souls voran? Weil letztendlich machst du ja eh nichts anderes gerade. Zu meiner großen Unzufriedenheit, wie ich ja letztes Mal schon angekündigt habe, werde ich da ja drunter leiden hauptsächlich. Aber du darfst trotzdem erzählen. Ja, wie Mensch gesagt hat, Dark Souls 2 flattert bei mir natürlich seit Launch hier im Zimmer rum und ich habe auch schon sehr, sehr, sehr viele Stunden damit verbracht. Und zwar schon 50, um genau zu sein. Und ja, ich möchte gar nicht so viel sagen. Es ist, weil ich möchte Merlin jetzt auch nicht spoilern und so weiter. Ich merke ja auch schon, wie Merlin momentan auch schon verzweifelt immer versucht, mein Zimmer zu meiden. Irgendwie. Bloß ja. Nicht ins Joes Zimmer reingucken. Er könnte Dark Souls spielen, was in 90% der Fälle auch passiert. Ja, jeder, der Dark Souls 1 gerne gespielt hat, der sollte auf jeden Fall auch das Zweier spielen. Es gibt ein paar Änderungen. Es gibt auch ein paar, ja, kontrovers diskutierte Änderungen, aber ich bin immer noch der Meinung, dass das Core-Feeling auf jeden Fall immer noch da ist und es macht immer noch einen heilen Spaß. Also ich konnte mich nur schwer davon abhalten, weiterzuspielen, auch wenn ich eigentlich noch was anderes zu tun hatte. Also dementsprechend waren meine letzten Tage sehr stark. Also ich habe sehr viele Stunden nur in Drangleic verbracht und irgendwo anders. Ach ja, wie sieht das ja an sich auch gehört. Ich habe da ja ein Informationsembargo, was Dark Souls 2 betrifft, aufgerufen. Es gibt ja noch ein paar andere Leute, die das in meinem Umfeld so spielen und das darf mir niemand was erzählen, wie Joe schon gesagt hat. Ich gehe auch ungern mittlerweile an Joes Zimmer vorbei. Das ist ja auch bislang noch nicht passiert. Ich hänge da ja ständig und ewig rum sonst, aber mittlerweile ist es immer so, wenn ich dann irgendwie über Flur gehe und die Tür steht offen, denke ich mir so, verdammt nochmal, dann läuft doch wieder Dark Souls und dann muss ich doch wieder kurz stehen bleiben. Also insgesamt habe ich, glaube ich, so, was sagen wir mal, zusammengenommen über die ganze Zeit irgendwie so, 5 bis 10 Minuten zugeguckt, was tatsächlich extrem wenig ist. Von daher bin ich eigentlich ganz zufrieden mit mir. Ich bin jetzt aber auch schon gerade die letzte Woche geflüchtet und bin schon am Dienstag zu meinen Eltern aufgebrochen, um da bis jetzt quasi, also jetzt heute haben wir Samstag, bin ich gerade erst wiedergekommen, habe mich also dann schön weit weg bewegt, damit irgendwie es auch gar nicht erst zu Versuchungen kommen kann. Und nächste Tage werde ich ein paar Tage weggehen, dementsprechend habe ich mich jetzt relativ effektiv eine Woche lang auf jeden Fall davor geschützt und damit wieder eine Woche weniger, bis ich es dann letztendlich auch spielen kann. Ist ja nur noch ein Monat. Ja, es ist genau ein Monat, fast am 24. glaube ich erscheint es, 25. ja, also noch fast genau ein Monat. Ja, das wird noch eine schwere Zeit, aber naja. Das ist ja auch wieder Meckern auf hohem Niveau. Es kommt immerhin, nicht so wie bei Dark Souls 1, wo es gar nicht klar war und was soll's, dann warte ich eben zu lange. Ja, dann würde ich sagen, steigen wir gleich in die Folge ein. Wie immer gibt es ein paar News, diesmal relativ wenige nur. Wir haben uns nur zwei Sachen rausgegriffen. Es gab noch ein paar andere kleinere Sachen, aber die waren einfach nicht so wahnsinnig spannend. Und wir haben gesagt, dann machen wir heute mal eine schön knackig kurze News-Sektion und gehen dann direkt ins Hauptthema über. Und Joe, schieß doch mal los und mach mal eine kleine News-Übersicht, damit die Leute wissen, was denn so heute dran kommt. Ja, also die erste News heute dreht sich ein bisschen um den koreanischen E-Sports-Bereich. Und zwar, genauer gesagt, um League of Legends. Vielleicht momentan das größte E-Sports-Spiel, was es momentan weltweit gibt. Und da gibt es momentan einen Skandal um gefixte Matches. Und als Konsequenz davon hat ein koreanischer Pro-Gamer versucht, Selbstmord zu begehen. Genaue Details dazu kann euch Merlin später gleich noch was dazu sagen. Und die zweite News, vielleicht mit die Größe der letzten zwei Wochen, war meine Sony-Präsentation auf der Game Developers Conference, die gerade vorbeigegangen ist, auf der Sony einen Prototypen ihres eigenen Virtual Reality Brille vorgestellt haben, mit dem Namen Projekt Morpheus. Und dazu werde ich euch nachher noch ein paar Details verraten. Aufgrund dieser News wird sich auch heute unser Hauptthema eben um dieses Thema drehen, also um Virtual Reality Brillen, Oculus Rift. Wie sieht es damit aus? Welches Potenzial hat Virtual Reality für die Spielebranche, vielleicht auch für andere Branchen? Wie wird das vielleicht unser Spielerlebnis verändern? Wie wird die Spieleindustrie das aufnehmen? Ungefähr um diese Themen soll es dann heute in unserem Hauptthema gehen. Ich finde es auch, wie Merlin schon gesagt hat, ist ein super spannendes Thema. Ich glaube, wir stehen momentan vor einer wichtigen Wende, oder was heißt Wende, einer wichtigen Punkt. Richtigen Schritt auf jeden richtig, Fall. Richtig, ja. Was unsere Industrie oder was die Videospielindustrie angeht. Und ja, deswegen bin ich sehr gespannt auf das Hauptthema heute. Aber fangen wir doch erstmal mit den News an, und zwar mit League of Legends. Ja, League of Legends. Ich glaube, da müssen wir ja nicht mehr viel zu sagen. Ich glaube, mittlerweile weiß wirklich jeder, was League of Legends ist. Das größte E-Sport-Spiel, das es derzeit so auf der Welt gibt. Sowohl in Europa, Amerika, als auch in Asien, glaube ich, nicht das größte, aber auf jeden Fall eins der größten. Insgesamt auf jeden Fall weltweit gesehen das größte. Dadurch, dass es auch immer größer wird und ja auch Riot Games, die das Spiel gemacht haben, das auch immer weiter in diese Richtung pushen, gibt es natürlich auch immer mehr mediale Aufmerksamkeit. Es gibt allgemein mehr Leute, die das Ganze verfolgen, die Spiele schauen, die selbst vielleicht auch spielen. Das Ganze wird immer professioneller, es fließt immer mehr Geld und naja, damit einhergehen natürlich auch andere Dinge, die so ein professioneller Sport quasi mit sich bringt. Das ist im E-Sport so, das ist auch in allen anderen Sportarten so, und jetzt hat League of Legends tatsächlich, wie ich finde, recht lange gebraucht, um quasi den ersten großen Skandal in der Richtung zu haben. Das war dann aber gleich auch relativ spektakulär. Und zwar geht es dabei um ein koreanisches Pro-Team. Und spezifisch um ein Mitglied dieses Teams, wie Joe schon gesagt hat, der hat vor kurzem versucht, sich umzubringen. So wie es aussieht, wird er das Ganze überleben. Er ist von einem 12-stöckigen Gebäude gesprungen, also eine sehr traurige Geschichte auf jeden Fall. Ist dann aber ja sehr glücklich quasi, ich glaube, in einem Müllcontainer oder irgendwas dergleichen gelandet. Und wird es wahrscheinlich jetzt überleben, liegt aber noch schwer verletzt im Krankenhaus, hat kurz davor dann einen Post verfasst und quasi damit so ein bisschen sein Handeln erklärt. Und in diesem Post hat er eben genau beschrieben, was so die letzten Monate davor mit seinem Team und deren Manager abgelaufen ist. Letztendlich war es quasi so, dass das Team, das hieß AHQ Esports, die wurden wohl angeblich von einigen größeren Hardwareherstellern aus Korea gesponsert. Wie sie dann im Nachhinein erfahren haben, die Mitglieder des Teams hatte der Manager diesbezüglich gelogen und hatte das ganze Equipment und so Kram, was er gesagt hat, was eben von den Sponsoren gestellt wurde, persönlich gekauft und dafür Kredite aufgenommen, weil eben in der Hoffnung quasi, dass das Team erfolgreich genug wird, damit er damit die ganze Kredite zurückzahlen kann. Dann kam er allerdings in einige Bedrängnis wegen dieser Kredite und musste die irgendwie wieder abbezahlen und hat das quasi ja auf die Art und Weise getan, dass er eben seine Spieler dazu überredet hat, spezifisch zwei Spieler aus dem Team. Einmal den Spieler, den es jetzt eben betroffen hat, in der News, der sich dann versucht hat umzubringen, und einen weiteren Spieler dazu überredet hat, dass die eben ja Matches absichtlich schmeißen, schlecht spielen und dafür sorgen, dass das Team verliert. Er hat dann wiederum auf das andere Team gesetzt und bei illegalen Wettbüros quasi, die es in Korea zuhauf gibt, gerade für den E-Sports-Bereich, und hat damit Geld einfach gemacht. Trotzdem wurde es dann letztendlich irgendwie ganz schön knapp mit dem Zurückzahlen der Kredite, und dann hat er darauf zurückgegriffen, dass er eben die Hardware wieder verkauft hat, die sie zum Spielen genutzt haben, also zum Üben. Also die sämtliche Hardware, die das Team quasi hatte, hat er dann verkauft und ist selbst auch verschwunden. Daraufhin gab es einiges Durcheinander. Sie haben dann kurzzeitig überlegt, wie sie das machen wollen. Sie haben dann auch die Sponsoren angerufen und erst dann herausgefunden, dass die Sponsoren eben sie zwar irgendwie den Namen zur Verfügung gestellt haben, aber eben keinerlei Hardware zur Verfügung gestellt hatten. Haben sich dann irgendwoher allerdings ein paar Übungscomputer besorgt und wollten dann erst noch die Spiele spielen, haben sich dann aber dazu entschlossen, das Team einfach aufzulösen, und damit existiert dieses Team jetzt auch nicht mehr. All das hat er dann letztendlich in einem koreanischen League of Legends Forum gepostet und hat eben kurz danach versucht, sich umzubringen. Wie gesagt, das ist jetzt der erste große Skandal in diese Richtung. Ich habe irgendwie das Gefühl, das war nur eine Frage der Zeit, bis das passiert. Das ist halt einfach professioneller Sport, da steckt mittlerweile eine Menge Geld hinter. Ich meine, gerade in Korea werden das die meisten von uns auch kennen. Das hat ja nicht mit League of Legends angefangen. Gerade Korea ist ja eben die Hochburg für E-Sports. Mit gerade eben auch Strategiespielen. StarCraft ist da immer noch eins der beliebtesten Spiele überhaupt. Die ganzen Spiele werden da im Fernsehen übertragen. Also das ist einfach nochmal eine ganze Nummer größer, auch als es hier ist. Aber auch hier in Europa und auch vor allem in den USA steckt einfach mittlerweile eine Menge Geld hinter League of Legends, eine Menge Geld hinter diesen Teams. Es wird immer professioneller und naja, irgendwann war es an der Zeit quasi, dass da auch Wettskandale quasi hochkommen. Dass das jetzt so ein tragisches Ende genommen hat, ist natürlich besonders traurig in dem Fall. Riot Games hat jetzt schon offiziell gesagt, dass sie sich darum kümmern werden, dass er Unterstützung kriegt, finanzielle, für seinen Aufenthalt jetzt im Krankenhaus. Also es war auch nicht so, dass er sich von diesem Hochhaus gestürzt hat, nur wegen diesem Skandal im E-Sport. Es ging auch darum, also er hatte viele andere persönliche Probleme, seine Familie war sehr arm und er war quasi derjenige, der mit Geld verdient hat, und dann stand er quasi vor dem Aus, weil letztendlich der Manager sie betrogen hat. Hat sich auch unter anderem deswegen darunter gestürzt, das heißt, er hat auch ein großes Geldproblem gehabt zu der Zeit, und Riot Games hat jetzt schon gesagt, sie werden ihn eben in der Hinsicht unterstützen, sie werden die Krankenhauskosten und so ein Kram übernehmen für ihn. Und naja, also so wie wir mit so einem großen Knall quasi, es wurde jetzt der Topf aufgemacht. Jetzt ist mal abzuwarten, was da in Zukunft mit passiert. Ist jetzt relativ früh, ob The Riot da gleich versucht, irgendwie gegen vorzugehen. Wie es überhaupt mit Wetten in Zukunft auf diese Spiele aussieht und auch, ja, wie sich das vielleicht noch in den anderen Szenen entwickeln wird. Bislang gab es noch niemanden, der jetzt irgendwie daraufhin vielleicht auch in Europa oder Amerika sich zu Wort gemeldet hätte, um zu sagen, ja, das ist bei uns auch schon passiert. Von daher kann man natürlich hoffen, dass das bislang überall noch nicht der Fall war. Aber ich denke, ja, so richtig rechnen kann man damit eigentlich nicht. Ich denke, sowas geht eigentlich Hand in Hand. Jetzt hat es natürlich echt ein sehr tragisches Ende genommen, einfach. Also eine an sich sehr, sehr traurige Geschichte auf jeden Fall, dass es dann so weit kommen musste. Ja, vor allem, weil ich gelesen habe, dass die zwei Teammember, die du erwähnt hast, ja deswegen mitgemacht haben, weil ihr Manager ihnen gesagt hat, dass angeblich so ist, wenn sie das nicht schmeißen, dass ihr Sponsor dann das Sponsoring aufhört. Also wirklich damit getot zu sagen, naja, wenn ihr es nicht macht, dann fällt halt das Team auseinander, so nach dem Motto. Und also er hat sie mehr oder minder schon wirklich gezwungen, nicht nur einfach überredet mit, das ist doch okay, sondern er hat sie wirklich gezwungen. Und was ich jetzt noch mitbekommen habe, ist, dass jetzt die Korean Esports Association, also die KESPA, hat jetzt offiziell Anzeige gegen den Manager erstattet. Und ich will mal gucken, wie das weitergehen wird. Aber ja, es ist eine super traurige Geschichte. Wie du schon gesagt hast, ist halt, man steckt halt vor allem in Südkorea mittlerweile super viel Geld drin. Ich meine, wer schon einmal kurz in die Teamnamen der großen League of Legends Team geguckt hat, das sind halt die ganz großen südkoreanischen Unternehmen, sind halt mit drin, Samsung, ja, klar. South Korea Telekom und so weiter. Also, wie du schon gesagt hast, vielleicht nur eine Frage der Zeit, bis dann irgendwie sowas passiert ist, aber trotzdem, also, absolut tragisch. Gar keine Frage. Ja, also gerade natürlich jetzt mit dem letztendlichen Ergebnis quasi, dass jemand versucht, sich das Leben zu nehmen, ist das natürlich, ja, hat das nochmal eine extra bittere Note, definitiv, ja. Jetzt, ja, bleiben wir mal abzuwarten, was da letztendlich noch passiert und was auch in Zukunft vielleicht da in der Hinsicht passiert. Das wird sich dann jetzt zeigen, ob es da vielleicht in Europa und Amerika ein bisschen besser aussieht oder auch nicht, keine Ahnung. Schauen wir mal. Aber dann würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Thema über, und zwar zu Morpheus, dem Virtual Reality Projekt, das Sony jetzt gerade auf der GDC angekündigt hat, beziehungsweise das erste Mal einfach so der Öffentlichkeit vorgestellt. Genau, also es gab ja schon im Vorfeld der GDC einige Gerüchte darum, dass Sony zum einen an einer eigenen Virtual Reality Brille arbeitet und zum anderen, dass sie das auf der GDC vorstellen werden, sodass es dann an sich, als sie es dann wirklich vorgestellt haben, keine richtige Überraschung mehr war. Aber jetzt haben wir auf jeden Fall Gewissheit. Auf der GDC haben sie nämlich ihre Virtual Reality Brille vorgestellt unter dem Projektnamen Morpheus. Ich weiß auch schon, dass der Name absichtlich gewählt ist. Also Yoshida hat verraten, man hat den Namen erst sehr vor kurzem sich dafür entschieden und es ist hat auf jeden Fall was mit Matrix zu tun. Das Geheimnis ist also schon mal gelüftet. Aber ansonsten ja, es ist genauso wie Oculus Rift eine laut Leuten, die das schon ausprobiert haben, eine sehr gut funktionierende Virtual Reality Brille, obwohl es erstmal nur ein Prototyp ist. Also sie haben schon gesagt, sie wollen damit auf jeden Fall auch später kommerziell damit das als Produkt anbieten, aber ist auf jeden Fall noch in der Prototypphase und ist momentan für die PlayStation 4 geplant. Von den Specs her ist es ähnlich wie mit Oculus Rift. Ich kenne mich jetzt mit den Specs des neuesten Oculus Rifts nicht ganz genau aus, aber es hat auch 5 Zoll 1080p Bildschirm, LCD-Bildschirm, nicht kein OLED wie bei Oculus Rift, aber es wurde ja schon gesagt, sie erwägen es auf jeden Fall auch. Das Tracking funktioniert in Verbindung mit der PlayStation-Kamera, wie man das ja vielleicht auch hätte erwarten können. Auch PlayStation Move wird vom Gerät erkannt und kann auch simultan mit der Brille genutzt werden, wie es auch in einer Tech-Demo, in der man mit Move, Schild und Schwert sozusagen aus der First-Person-Sicht gesteuert hat, ausprobieren konnte. Auch Audiokanäle sind in der Brille mit eingebaut, sowohl vorne, hinten, rechts als auch links, also kompletter Surround-Sound, während man das Ding auf hat. Es sei laut ersten Berichten noch ein bisschen leichter als das Oculus Rift, sitzt extrem gut schon, meinten viele. Es hatten noch ein paar kleine Kinderkrankheiten oder ein paar Schwächen jetzt gegenüber dem neuesten Oculus, wie zum Beispiel, dass man anscheinend an der Seite immer noch so ein bisschen schwarz sieht, also das komplette Sichtfeld abdeckt und so weiter, aber dass viele schon sagen, für den allerersten Prototyp, den Sony als vorstellt, kommt es schon extrem nah an das ran, was Oculus Rift bisher da schon veröffentlicht hat. Also die Reaktionen sind allesamt eigentlich sehr positiv und man freut sich auf jeden Fall darauf, dass mit Sony auf jeden Fall jetzt ein sehr großer Konzern jetzt auch in den Virtual Reality Bereich reinstößt. Und auch die Macher von Oculus Rift haben sich schon dazu geäußert, die gesagt haben, sie sehen das nicht als Konkurrenz an, weil erstens ist natürlich so, dass Oculus vor allem sich um den PC-Markt kümmert, während natürlich Sony sich vor allem um seine eigenen Plattformen, also die PlayStation vor allem kümmern wird. Und dass sie halt sagen, Sony als großer Konzern mit extrem vielen Ressourcen, extrem viel Geld dahinter, dass halt sie vor allem Synergieeffekte, dass sich daraus erhoffen, dass eben dadurch, dass Sony dabei ist, dass vielleicht ihnen dabei hilft, Virtual Reality noch sehr viel schneller in den Mainstream hineinzutransportieren, dass Leute darauf aufmerksam werden. Sie meinen, dass wenn Sony mit gutem Beispiel vorangeht, kann das für die gesamte Virtual Reality Industrie nur gut sein. Und okay. Ich stimme da eigentlich auch zu, weil ich eben glaube, wie soll ich sagen, der PC-Markt ja auch noch momentan, sage ich jetzt mal, dann doch eher im, wenn man den gesamten Gaming-Nexus anschaut, dann doch eher noch immer noch Nische ist und durch die Unterstützung von Sony auf den eigenen Konsolen ist natürlich wirklich so, dass Virtual Reality dann auch vielleicht erst den Mainstream-Konsumenten dann auch erst richtig, sage ich mal, ins Auge fällt. Also ich würde aber behaupten, dass viele Leute jetzt momentan noch gar nicht wissen, was Oculus Rift eigentlich ist, wenn du es ihnen sagen würdest. Also es ist auf jeden Fall etwas, was vor allem momentan im Gaming-Bereich oder halt bei Hardcore-Gamern bekannt ist. Oder was würdest du widersprechen? Ich weiß gar nicht unbedingt. Also ich glaube, es haben schon andere Leute mitgekriegt. Ich glaube, die PC-Exklusivität hat eher was damit zu tun, dass es dann letztendlich wahrscheinlich weniger Leute konsumieren werden. Damit hast du auf jeden Fall recht, logischerweise, weil viele Konsolenspieler, ob es Core-Spieler sind oder nicht, die können Rift halt nicht nutzen. Aber ich würde nicht behaupten, dass tatsächlich wenig Leute das auch kennen. Ich glaube, mitkriegen haben das letztendlich schon viele. Also das glaube ich aber ehrlich gesagt nicht. Also ich glaube, in unserem Bereich wird sehr viel darüber geredet, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Oculus Rift als Name und als Ding noch nicht so bekannt ist. Ja gut, aber so auf so Popkulturseiten und so ein Kram taucht das auch ständig und ewig auf. Also wenn du irgendwie so große amerikanische Popkulturseiten hast, auch da wird das Rift erwähnt. Ich meine, also weißt du, was ich meine? Ich meine, klar, von mir ist nicht unbedingt der Name Oculus Rift speziell, aber ich glaube, es gibt schon genug Leute, die konkret wissen, dass es da eine Virtual Reality Brille gibt, die man demnächst kaufen kann. Ja, aber ich glaube, es ist immer noch vergleichsweise wenig. Und ich glaube, dass vor allem habe ich das jetzt, viele wissen gar nicht, dass es schon sozusagen erhältlich ist. Also Oculus Rift, die Dev-Kits sind ja schon draußen bei den Leuten und trotzdem habe ich nicht das Gefühl, dass das jetzt in irgendeiner Weise jetzt eine große Welle ausgetreten hätte. Ich glaube eher, dass aber gibt's die schon normal zu kaufen? Das sind doch nur die Backer, die sie bislang gekriegt haben. Nee, das nicht, aber das Ding ist natürlich, ich habe das Gefühl, es gibt immer noch viele Leute, die denken, ja, wir wissen, dass es sowas gibt, aber das ist ja alles noch in Entwicklung und das gibt's noch und niemand weiß noch wirklich genau, wie das aussieht. Aber es haben ja schon super viele Leute ausprobiert. Es ist ja schon draußen sozusagen in der Natur, mehr oder weniger. Und, ja, gut, ich meine, ja, ich weiß nicht. Also ich würde sagen, wenn es dann letztendlich veröffentlicht wird, also wenn sie so weit sind, dass es quasi einfach normal erhältlich ist, weil das ist ja derzeit einfach schlicht und ergreifend nicht der Fall. Und dann entsprechend damit auch Werbung gemacht wird, dann YouTube-Videos auftauchen und so ein Kram. Aber ich bezweifle eben, dass jemand wie Oculus Rift eben so viel Werbung machen könnte, wie eben Sony. Nein, natürlich nicht wie Sony. Ich will auch nur sagen quasi, dass es, glaube ich, auch nicht völlig unbekannt ist. So. Also klar, Sony hat da eine ganz andere Position, ohne Frage. Das ist auch, glaube ich, die Sache, die tatsächlich ganz richtig ist. Also am Anfang habe ich so gedacht, naja, wäre vielleicht auch ganz interessant gewesen, wenn Sony sich vielleicht einfach mit Oculus Rift zusammengetan hätte, also mit dem Rift-Team, und gesagt hätte, sie machen da gemeinsame Sache. Andererseits wäre es ja wieder so gelaufen, naja, dann wäre eben das Oculus Rift als exklusives Teil bei Sony gelandet und damit wäre das Ganze dann wieder für den offenen Markt ausgestorben. Von daher ist tatsächlich schon, glaube ich, wirklich die idealste Lösung so. Also, dass Sony einfach was Eigenes produziert, Rift einfach auf dem PC bleibt und einfach die sich gegenseitig damit helfen. Also, ja klar, also Sony etabliert es für den Massenmarkt, indem sie es quasi vor allem, das glaube ich, ist der entscheidende Faktor, günstiger rausbringen können. Sie werden es halt also wahrscheinlich dann für die Konsolen einfach so einen günstigen Bundle oder eben als Einzelteil wesentlich günstiger als das Oculus Rift letztendlich sein wird rausbringen können. Und wenn es dann sich dadurch etabliert, dann ist es wahrscheinlich natürlich auch eine positive Wirkung für das Oculus Rift, das stimmt schon. Gerade weil die beiden sich ja keinen gemeinsamen Konsumentenpool so. Also das Sony-Ding wird sich wahrscheinlich nicht an den PC anschließen lassen und das Oculus Rift umgekehrt auch nicht an die PlayStation. Es sei denn natürlich, man ist jetzt besonders bewandert in dem Bereich und bastelt da irgendwie rum, dann ist das bestimmt möglich. Ich meine, das Kinect war auch nicht dafür gedacht, an PC angeschlossen zu werden, das haben sie auch hingekriegt. Aber das ist ja nicht die alltägliche Lösung für die meisten. Also klar machen die sich eigentlich nicht direkte Konkurrenz, das stimmt schon. Bleibt jetzt mal abzuwarten, wann jetzt letztendlich das Ganze kommt und wie es dann aussieht. Also ich denke, das wird auch noch auf jeden Fall noch ein bisschen dauern. Ich meine, sie arbeiten jetzt anscheinend schon seit 3 Jahren dran, aber ich meine, auch Oculus ist auch schon ein Projekt, das auch schon seit Jahren in der Entwicklung ist. Und bis es soweit ist, dass man das wirklich auch, ich meine, du hast schon gesagt, ich bin mir auch ziemlich sicher, Sony wird das auf jeden Fall subventioniert auf den Markt bringen können im Vergleich zu Oculus. Ja, aber trotzdem ist, glaube ich, momentan wird es, glaube ich, trotzdem schwer, es selbst subventioniert auf den Preis zu bringen, dass du sagst, okay, das kannst du vielleicht, ist massenmarkttauglich. Ich glaube, es wird auf jeden Fall noch ist schwierig, ja, 1-2 Jahre so vielleicht. Genau. Ich meine, wie teuer war denn damals das Kinect ungefähr? Es waren $100 oder so? Ich weiß nicht mehr, wie teuer das Original Kinect war. Also ich glaube, das Original Kinect war irgendwie sowas, ja, um die. Weil momentan könntest du halt wahrscheinlich sagen 100, weil du das Gefühl hast, du zahlst die 100 drauf, wenn du die Xbox One kaufst gegenüber der PS4. Aber ja, also sagen wir mal so $100 ungefähr fürs Kinect und dafür, dass halt das Oculus Rift jetzt zum Beispiel schon mehr liefert, also nicht Oculus Rift, sondern eben auch die Sony-Variante, also eine VR-Brille schon wesentlich mehr liefert als Kinect, das tut und nicht ganz so gimmicky ist, wie das Kinect ist. Und ich glaube, das Rift Developer Kit ist $350 gewesen und das war noch während der Entwicklung, das heißt, Sony könnte das bestimmt drücken, plus, dass es eben nochmal so ein bisschen später, also ne, ein bisschen später entwickelt wurde, die haben weniger Kosten. Ich glaube, du könntest das schon auf $200 bringen und wenn du bei $200 bist, ich meine, klar, ist das Doppelte, aber... Es ist schwierig, es ist halt, ja. $200 wäre wahrscheinlich hier wieder €200 und €200 ist dann auch wieder so, Also es ist so eine Spekulation. Ich glaube, es ist schwierig von uns zu sagen, weil natürlich, wir treffen jetzt auch schon ein bisschen rein, natürlich Virtual Reality für jemanden wie uns ist natürlich €200, hallo, die investiere ich gerne dafür, um das mal ausprobieren zu können, aber ich weiß nicht, ob €200 so massentauglich ist für so einen. Ja, das stimmt natürlich. Immer gut, wer weiß, wann dann die Price-Drops kommen. Also ich meine, das war natürlich bei Kinect auch ein bisschen einfacher, das dann relativ schnell auch runterzuhauen. Ich weiß es, wie gesagt, am Anfang mit $100 haben auch alle gesagt, warum will ich das für $100 haben? Dann gab es recht schnell Bundles, wo das Ding einfach mit drin war und fertig. Ich glaube jetzt bei dem Kinect, ja, wie das ja auch so ist. Ich weiß auch gar nicht, wie groß es ist. Also ich kenne mich da jetzt technologisch einfach nicht aus, wie viel technisch komplizierter oder komplexer oder teurer jetzt die Technik in dem Rift oder in Morpheus drin sind im Vergleich zu Kinect. Also, das weiß ich auch nicht, keine Ahnung, das könnte ich jetzt auch nicht sagen, nee. Wir müssen wahrscheinlich letztendlich einfach abwarten, aber ich glaube schon, dass es durchaus möglich ist, dass sich das Ganze wirklich auch so gut finanzieren lässt, dass du das für einen Preis rausbringst, der für die meisten Leute doch erschwinglich ist. Und wie gesagt, es ist halt ein riesen Bonus und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass es nicht für die PlayStation 5 erst kommt, sondern noch im Lebenszyklus der PlayStation 4, wo die wahrscheinlich auch ein ganz Stück billiger schon geworden ist, dann ist halt auch so eine Sache, dass eine Investition in einem, weiß ich was, 6-, 7-, 8-jährigen Lebenszyklus von einer Konsole, wenn das so mittendrin passiert, die lohnt sich auf jeden Fall ohne Ende. Du kaufst in nächster Zeit keine neue Konsole, es ist ein super cooles Feature. Kann ich mir schon vorstellen, dass sich das ganz gut verkauft, ja. Warten wir mal ab, aber ich denke, das ist jetzt ja auch der Zeitpunkt, um ganz gut einfach ins Hauptthema überzugehen. Ich meine, das war unter anderem ja auch Auslöser für unsere Hauptthema-Wahl. Wenn du magst, kannst du einfach mal so ein bisschen einführen quasi, was wir so im Hauptthema vorhaben und vielleicht schon mal so, ja, einfach einsteigen mit deiner Meinung und mit dem, was du da schon mal zu loswerden möchtest. Ja, also Virtual Reality als Hauptthema, ich denke, dass viele mir zustimmen werden, wenn sie sagen, das könnte oder das wird das nächste große Ding in der Videospielindustrie und natürlich interessiert uns beide dann besonders, welche Auswirkungen wird es denn auf die Industrie haben? Also wird die Art, wie Videospiele entwickelt werden oder wie wir in der Zukunft Videospiele spielen, sich dadurch wirklich komplett verändern? Wird das wirklich eine Art Revolution? Das Wort wird sehr oft verwendet, aber da könnte es vielleicht in dem Sinne mal angebracht sein. Könnte es wirklich eine Revolution in der Videospielindustrie geben? Oder auch die Frage, wie werden sich Spiele verändern? Werden sich Spiele vielleicht, oder wie wird sich die Spielelandschaft vielleicht verändern? Werden mehr Spiele vielleicht entwickelt werden, die extra für Virtual Reality entwickelt werden? Und auch, Potenziale hat das eigentlich auch für uns Spieler? Also das sind einfach alles so Themen, die wir heute ansprechen wollen, denke ich. Und wenn ich dann einfach mal mit meiner Meinung anfangen würde, würde ich sagen, natürlich, Virtual Reality ist etwas, was, ja, klar, habe ich vorhin mit Mena schon im Vorfeld darüber geredet. Ich glaube, seit es Videospiele gibt, ist das eigentlich das Ziel, worauf alle Spiele oder auch alle, die mit Videospielen zu tun haben, irgendwie hinarbeiten oder hinhoffen. Also dieses Idealbild vom Holodeck und du bewegst dich komplett als dich du selbst in einer virtuellen Welt. Natürlich sind wir noch nicht so weit, aber ich glaube, die Virtual Reality Brille ist so das erste wichtige Puzzlestück dahin, dass wir wirklich zumindest auch von der Perspektive, von der Sichtweise her wirklich so immersiv in die Spielewelt hineingucken können, ohne dass wir das Gefühl haben, dass das irgendwie komisch wirkt. Das ist auf jeden Fall schon ein mega riesiger Schritt und ich freue mich extrem drauf. Also die Potenziale sind eigentlich ja nicht unendlich, aber extrem groß. Ich bin jetzt auch kein großer Fan von First-Person-Spielen und ich habe es auch noch nicht selbst ausprobiert. Auswendig im Gegensatz zu Merlin, aber ich kann mir schon vorstellen, dass extrem viele Spiele extrem viel also davon profitieren werden, was Atmosphäre angeht, was Immersion, worüber wir auch schon mal geredet haben, angeht. Da bin ich auf jeden Fall super gespannt drauf und freue mich extrem auf die nächsten kommenden Jahre, was das angeht. Ja, auf jeden Fall. Ja, da würde ich gleich einstellen, glaube ich. Also du hast auf jeden Fall recht und ich finde es gerade das Interessante an Virtual Reality ist zum einen, wenn man das Ganze jetzt so minimal historisch betrachtet, weil ich meine, so alt ist die dann wiederum auch nicht, dass man jetzt irgendwie wirklich von großer Geschichte reden kann, aber es ist ja schon so, dass man von Anfang an, seitdem es Computerspiele gibt und logischerweise auch schon davor, aber dann eben in anderen Bereichen, sich Gedanken um Virtual Reality gemacht hat und vor allem auch interessiert daran war, Virtual Reality zu kreieren. Also sobald man die ersten Dungeon Crawler damals hatte, die ja mit irgendwie so gleich mit Gitternetzgrafik und hauptsächlich Textfenstern ausgefüllt waren, auch schon damals haben Leute gesagt, wie geil wäre es eigentlich, wenn man irgendwie da direkt drin sein könnte. Und natürlich ist die letztendliche Virtual Reality eher sowas in Richtung Holodeck oder vielleicht auch Dinge, die ganz in deinem Kopf passieren. Wie das, weiß ich was, in anderen, popkulturell bekannten Medien irgendwie schon oft genug zerkaut wurde. Ich meine, es gibt tausende von Virtual Reality Filmen, es gibt dazu ja Comics, Animes, alles Mögliche. Wenn man sich das jetzt mal anguckt, dann ist es eigentlich super interessant, dass es letztendlich sogar so ist, dass dieses Oculus Rift und auch diese ganze Virtual Reality Brille eigentlich technisch gesehen, wenn man jetzt einfach nur mal von der Idee her ausgeht, das einfachste Stück an der ganzen Sache ist. Also das ist eigentlich die einfachste Sache. Einfach nur zwei Monitore, die man schon hat. Also natürlich wissen alle, was ich jetzt meine damit. Natürlich ist es schon schwer gewesen und deswegen hat es auch so lange gedauert, das Ganze auf wirklich ein Niveau zu bringen, dass es Sinn macht, dass man eben Monitore hat, die auf so kleinem Raum so gut auflösen können, dass es alles eben auch für beide Augen parallel gut auflösbar ist, dass eben das Ganze einfach so läuft, wie es jetzt läuft. Aber trotzdem ist es ja so, dass die grundlegende Idee, sich eine Brille mit zwei Monitoren aufzusetzen, sodass man nichts mehr von der Welt sieht und nur noch den Bildschirm vor seinen Augen hat, ist ja die erste Idee, die man bei Virtual Reality hat. Also Kinect zum Beispiel oder diese ganze Motion-Steuerung ist ja eigentlich abstrakter sogar als das. Und trotzdem ist es so, dass jetzt endlich, wo das quasi so das letzte Stückchen, das letzte Puzzleteil ist, das letzte große Puzzleteil ist quasi, um das zusammenzubringen, ist die erste Idee, die man aber jetzt erst wirklich gut umsetzen kann. Und wir haben uns ja vorhin auch schon darüber unterhalten, dass ja schon mehr in diese Richtung auch gemacht wurde. Letztendlich ist auch 3D-Technik, wie es zum Beispiel beim 3DS der Fall ist, ein Stück weit dazu gedacht, um dich eben mehr in das Spielgeschehen reinzubringen. Die Wii hatte am Anfang diese Idee, das haben ja letztendlich dann Kinect und PlayStation Move ja sind in dieselbe Schiene geschlagen, so ungefähr. Da ging es dann letztendlich auch darum, mehr Immersion zu schaffen, indem man eine direktere Controller-Eingabe hat, gerade eben bei Kinect, wo man eben nichts mehr in der Hand hat, sondern einfach nur rumfuchtelt. Wir wissen alle, dass das letztendlich relativ gimmicky ist und dass das nicht so wahnsinnig gut funktioniert und dass auch kein dieser Dinge einzeln für sich wirklich ein Gefühl von Virtual Reality gibt. Ich glaube aber tatsächlich, dass das diese Virtual Reality Brille der Punkt ist, der dann diese ganzen Dinge zusammenfügt zu Virtual Reality Erlebnis. So als gutes Beispiel dafür dient vielleicht, was ja bestimmt viele schon auf Videos gesehen haben, auf vielen Messen gab es dann Stände, wo eben das Oculus Rift zusammen mit anderen Peripheriegeräten gezeigt wurde. Zum Beispiel so einem 360-Grad Laufband, wo man dann eben mit Socken raufgehen konnte und dann konnte man eben in alle Richtungen laufen. Man wurde in so ein Harness, in so ein Geschirr eingespannt quasi, sodass man an der Stelle gehalten werden konnte, dann lief man über dieses Laufband, das sich eben der Schrittgeschwindigkeit angepasst hat und konnte somit dann zum Beispiel sowas wie Skyrim spielen, indem man eben die Bewegung im Spiel wirklich mit dem Laufband selbst erzeugt hat. Man hatte diese Virtual Reality Brille auf. Das Einzige, was man, glaube ich, oft genug noch hatte, war ein Controller, aber wenn man da jetzt noch die Motion-Steuerung mehr dazu macht, wie es, glaube ich, auch in dem Morpheus-Video jetzt schon zu sehen ist mit diesen Move-Controllern, dann könnte man sich vorstellen, dann steht man eben da, man guckt in die Spielwelt, das ganze Blickfeld ist fast ausgefüllt von der Spielwelt. Man hat zwei Stöcke in der Hand, die eben in der Spielwelt durch Schwerter repräsentiert sind und wenn man sich bewegen will, dann muss man selbst laufen. Also wenn man das alles zusammennimmt, dann sind diese einzelnen Teile wahrscheinlich schon alle sehr gimmicky, aber insgesamt machen die dann eben diese Virtual Reality Erfahrung aus, oder zumindest so gut, wie wir bis jetzt eben dazu fähig sind, sie umzusetzen. Und deswegen glaube ich, ist es für mich hauptsächlich eine spannende Entwicklung, weil wenn ich denken würde, das Ding würde alleine kommen, dann wäre es schon cool. Und letztendlich werde ich es wahrscheinlich auch als Konsument erstmal hauptsächlich alleine benutzen. Ich werde mir kein bescheuertes Laufband ins Zimmer stellen. Und ich werde mir auch nicht deswegen irgendwie einen Kinect an meinen PC schrauben. Ich werde wahrscheinlich nur die... Ja. Die Vorstellung wäre aber amüsant, wenn ich ihn dann sehe, Merlin... Ja, ich kann hier gerade nicht raus. Ja, ich kämpfe gerade gegen den Drachen. Aber das werde ich natürlich alles nicht tun. Aber trotzdem gefällt mir die Idee, dass wir jetzt schon einzelne Peripheriegeräte haben, die alle in dieselbe Richtung gehen und dass wir jetzt mit dieser Virtual Reality Brille zusammen, in der Theorie zumindest, und auch schon in anfänglicher Praxis, ein Komplettpaket Virtual Reality haben. Das muss natürlich noch enorm verbessert werden, aber wir haben schon mal Prototypen für alles, was dazu nötig ist. Und wenn wir irgendwann mal so weit sind, dass das alles, ja, nahtlos ineinander übergeht, was jetzt ja eigentlich letztlich dann nur noch eine Entwicklung ein Entwicklungsfenster ist quasi, was Detailverbesserungen, wenn man es jetzt mal ganz übertrieben ausdrückt, sind, dann finde ich das schon enorm einfach, also enorm spannend. Und deswegen ist auch diese Brille so spannend, weil sie alles andere zusammenführt. Also einzeln sind diese Dinge völlig uninteressant, aber mit der Brille zusammen entsteht plötzlich schon tatsächlich ein Stück weit Virtual Reality. Das könnte alles noch viel besser funktionieren, aber zumindest sind die Grundlagen da. Ich habe mir da auch sogar schon überlegt, ich meine, was wir auch noch nicht erwähnen, also zum Beispiel Rennspiele werden extrem davon profitieren, weil da ist die Peripherie ja noch ausgearbeiteter als alles andere. Ich meine, richtig gute Lenkräder, wenn du Gran Turismo spielen willst oder Forza, gibt's ja schon richtig, also da ist eigentlich nur der Geldbeutel das Limit. Und deswegen, also ich glaube, da wird es, ich kann mir schon vorstellen, also Oculus Rift plus ein richtig gutes Lenkrad und mit allem drum und dran, da kommt nur noch das richtig, also das kommt so nah ans richtige Autofahren ran, wie eigentlich fast nichts mehr, außer das richtige Autofahren selbst. Oder natürlich halt so eine richtige Simulation, wo man eben im ganzen Simulator steht, aber wenn man alles, was Haus, also so wohnzimmertauglich, ist es tatsächlich schon extrem ideal, ja. Vielleicht kommt ja sogar dann der Joystick zurück für Pilotenspiele. Das, ey, ganz ehrlich, was heißt, kommt zurück, es gibt ja immer noch Leute, die viel mit Joystick spielen, noch Pilotenspiele, auf jeden Fall. Und da ist natürlich auch der große Vorteil, da funktioniert Virtual Reality wirklich. Weil bei Skyrim hast du immer das Gefühl, du bist halt irgendwo drin eingespannt und läufst halt über ein Laufband. Und das ist auch nicht besonders effektiv, weil du garantiert keine 3 Stunden lang auf dieser Tretmühle rumlaufen wirst. Also, schlicht und ergreifend, das wird keiner machen. Das ist kein besonders effektives Spielen. Und entsprechend ist es, glaube ich, nicht so, dass das wirklich tragbar ist, aber im Auto bewegst du dich ja eh nicht. Du sitzt also generell, wenn du sitzt, also in dem Spiel, in dem du sitzt, also Fahrzeuge. Ja, also genau, also alles, was Fahrzeug ist, wo du eben sitzt oder eben, ja, zum Beispiel auch Jets irgendwie, wo du eh die ganzen Kontrollen und sowas, ja, in einem greifbaren Bereich um dich herum hast und dich sonst nicht bewegen musst, ist das natürlich ideal. Also ich glaube auch gerade Rennspiele werden das eigentlich spannendste werden, so. Vor allem, weil auch in Rennspielen eben das Coole ist, dass man es sehr, sehr realistisch simulieren kann. Also wenn man jetzt zum Beispiel einen Jet wirklich realistisch simulieren möchte, dann braucht man halt 30.000 mehr Knöpfe, als auf einen Joystick passen. Dann müsste man schon wieder die Tastatur mit dazu nehmen. Die wiederum ist schwer zu steuern, wenn man sie nicht wirklich sieht. Das Ganze dann irgendwie so abzupassen, dass man quasi die Tastatur begrabbelt und im Spiel gleichzeitig an den Instrumenten rumfummelt. Das ist dann alles ein bisschen zu kompliziert. Aber im Auto brauchst du ja nicht mehr. Du brauchst einen Schaltknüppel, du brauchst deine 2, 3 Pedale und das war's ja letztendlich. Und entsprechend hast du auf jeden Fall recht. Also ich glaube, das wird so, dass so der spannendste Teil letztendlich werden, das spannendste Genre dafür. Also viele Leute denken natürlich jetzt erst immer an Ego-Shooter. Aber ich glaube, wenn man wirklich so dieses Virtual Reality-Gefühl haben möchte und wirklich auch das Gefühl von Fahren haben möchte, also wirklich, dass man in der Welt drin ist, was man mit dem Shooter ja, wenn man einfach fest sitzt und Maus und Tastatur hat, vielleicht auch nicht so ganz hat, das wird tatsächlich, glaube ich, wirklich bei Rennspielen der Fall sein. Und ich habe ja schon damals, als ich mir das erste Mal zu Gemüte geführt habe, das Oculus Rift, da war ich ja auf der Gamescom. Und da war es ja auch eine Rennspiel-Demo, die wir da gesehen haben. Und das war schon damals, ohne dass ich selbst irgendwas machen konnte, ohne besonders gute Grafik oder sonst irgendwas, hatte ich damals schon ein wirklich irres Gefühl von Geschwindigkeit und von auch Bewegung tatsächlich. Also wenn er in die Kurven gegangen ist quasi und du hast die Geschwindigkeit gemerkt und du hast gemerkt, du bist jetzt in der Kurve, dann hast du wirklich das Gefühl gehabt, dein Körper wird so leicht nach schräg rechts hinten gedrückt, wenn du so eine Linkskurve gefahren bist. Was natürlich Quatsch war, du saßt ja fest auf deinem Hintern, aber also da hatte man wirklich schon ein sehr gutes Gefühl. Und wenn ich mir das jetzt vorstelle mit einem Next-Gen Gran Turismo zum Beispiel, mit fantastischer Grafik, sehr, sehr realistische Bedienung und dann noch mit einem Lenkrad, also ich glaube, das kann nur fantastisch werden. Vielleicht erleben wir tatsächlich so einen kleinen Rennspielboom. Also wir haben es ja vorhin auch schon drüber unterhalten. Und ich glaube, das wäre vielleicht auch irgendwie ganz, ganz cool, nächster Punkt. Vor allem, weil ich ja dann auch in Japan, mein Mitbewohner, der hatte ja ein recht gutes Lenkrad für Gran Turismo. Und ich habe ja ehrlich gesagt noch nie wirklich mit diesen Lenkrädern vorher hantiert. Und ich wusste auch gar nicht, was die alles können. Aber das simuliert ja, also für manche klingt das jetzt vielleicht so, what the fuck, das ist schon voll alt. Aber für mich war das voll so, wow. Das simuliert ja sogar die Vibration von der Strecke. Also wenn du dann richtig, richtig schnelles Formel-1-Auto fährst, du kannst das Lenkrad kaum gerade halten, weil es so wackelt. Also, ja, auf jeden Fall. Und da war ich echt beeindruckt von. Da war ich so, naja, das ist schon länger so. Und ich so, ja, keine Ahnung, ich habe noch nie mit sowas irgendwie gearbeitet. Das kommt jetzt für mich so, wow, das ist voll cool, Mann. Also dementsprechend, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, ich habe das schon ein bisschen angesprochen, wie wird das denn vielleicht so die Spiellandschaft werden? Und ich glaube, könnte mir auch vorstellen, dass Rennspiele da wahrscheinlich eine neue Renaissance vielleicht erleben könnten. Und was aber gleichzeitig auch bei mir, wo das habe ich vorhin schon zum Ende erwähnt, auch so ein bisschen, also ob jetzt begründet oder nicht begründet, die Sorge hat, dass wahrscheinlich immer mehr Spiele dann vielleicht dahin gehen werden, aus der First-Person-Sicht gespielt zu werden. Es gibt Leute, die sagen, naja, es profitieren auch Third-Person-Spiele davon, weil du die Kamera mit dem Kopf bewegen kannst oder einfach sehr, in dem Sinne viel mehr drin bist. Aber ich sehe diese Connection ehrlich gesagt nicht so. Also wenn ich die Kamera von außen sozusagen mit dem Kopf steuere, habe ich nicht das Gefühl, dass es in irgendeiner Weise jetzt mehr Sinn macht oder mir mein Spielgefühl jetzt irgendwie erweitert, wenn ich trotzdem immer noch auf den Rücken meines Charakters gucke. Aber es ist halt dann auch die Frage, ob dann, ob das dann in allererster Hinsicht dann so ist, dass dann vor allem natürlich extra Spiele dafür entwickelt werden und dann vor allem hauptsächlich aus First Person sich vielleicht irgendwie, keine Ahnung, man könnte sich jetzt alles vorstellen, ein God of War Spin-Off aus der First Person sich oder ein Zelda Spin-Off, wenn Nintendo auch mal irgendwie sowas machen würde. Und dass es gleichzeitig nebendran noch immer die alten Spiele gibt oder ob es dann wirklich so ist, dass wir uns irgendwann wirklich dahin bewegen, dass wirklich alle Spiele soweit aussehen. Wenn man natürlich das nämlich weiter überlegt und sagt, Virtual Reality wird irgendwann noch besser, noch näher dem Holodeck näher, gäbe es dann überhaupt noch einen Bedarf an, sage ich jetzt mal, klassischen Spielperspektiven oder wird dann alles in diese Richtung gehen oder nicht? Also das fände ich jetzt spannend. Ich muss ja sagen, dass ich da keine großen Sorgen habe irgendwie. Also jetzt, wo ich gerade drüber nachgedacht habe, habe ich mir wirklich vorgestellt, dass es vielleicht ein Genre wiederbeleben kann, das gerade nicht so groß ist. Ich meine, Rennspiele waren immer eine Nische. Es gab nie so eine Zeit, wo Rennspiele das große Ding waren. Also nicht, wie wir das in den 90ern mit Strategiespielen hatten, wie wir das jetzt gerade sehr stark mit Rollenspielen hatten und auch immer noch so ein bisschen haben, wie wir es auch jetzt gerade aktuell mit Ego-Shootern haben. Ich glaube, es könnte so ein Genre vielleicht schon wieder, also wiederbeleben, weil einfach mehr Leute wieder Interesse daran haben, Rennspiele zu spielen, weil es jetzt eben einfach spannender ist mit der Virtual Reality Brille. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass es zum Beispiel so ist, dass eben Genres tatsächlich schwächer werden oder vielleicht irgendwie so ein bisschen aussterben, in Anführungsstrichen, wie man jetzt vielleicht davon reden kann, dass, na gut, das Strategiegenre ist nicht ausgestorben, aber du weißt ja, was ich meine. Also ja, wenn man sich die 90er Jahre anguckt, wie viele Strategiespiele rausgekommen sind im Vergleich zu heute, kann man nicht sagen, das Genre ist tot, aber naja, lebendig ist auch nicht mehr. Ich glaube nicht unbedingt, dass was ich damit sagen wollte, ist nicht, dass Genres aussterben können, sondern dass die Genres vielleicht verändern komplett. Also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, zu Recht könnte man sagen, wenn du Virtual Reality hast, macht Third-Person-Horror keinen Sinn mehr. Weil First-Person-Horror einfach viel, also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, wenn du so ein Outlast spielst mit der Brille, ist es noch viel furchteinflößender als aus der Third-Person-Sicht. Das ist natürlich richtig. Also zwei Sachen dazu. Zum einen, ja, also die Sache ist einfach die, wenn du quasi sagst, ob es quasi Genres verändert, ich meine, Third-Person- und First-Person-Shooter würde ich als getrennte Genres betrachten. Also, ja, weißt du, ich würde nicht das als Oberbegriff Shooter sagen, weil diese Spiele sich schon sehr anders spielen vom Gefühl her. Von daher würde ich sagen, also eine Veränderung mit Third-Person zu einem Third-Person wäre ja nicht so, das wäre ja keine Veränderung, das wäre ja einfach, es gibt kein Third-Person mehr. Ja. Also von daher, und das glaube ich wie gesagt nicht, ich glaube, dass es da durchaus noch eine Berechtigung weiterhin geben wird und vor allem, und ich glaube, das ist eigentlich der entscheidende Punkt, und das ist vielleicht auch so der erste Drawback. Wir haben jetzt bislang sehr enthusiastisch über dieses ganze Ding geredet, aber noch ist nicht erprobt, ob das tatsächlich wirklich alltagstauglich ist. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir beiden einfach, du hast mal ein Wochenende frei, du hast nichts Besseres zu tun, du wachst am Samstag irgendwie relativ zeitig auf, frühstückst in Ruhe und so ein Kram und letztendlich mal rein, du alles Mögliche erledigt, sitzt um zwei vorm Rechner und weißt, du hast eigentlich nichts mehr zu tun den ganzen Tag, aber du hast irgendein geiles Spiel wie Dark Souls oder so ein Gedöns, worauf du Bock hast und du spielst es den ganzen Tag. Dark Souls ist natürlich jetzt ein schlechtes Beispiel, sagen wir mal Half-Life 3, falls es irgendwann mal kommt oder sowas. Also ein Spiel, was jetzt eben mit der Virtual Reality Brille Sinn machen 3. würde. Ja, richtig, wer weiß. Wahrscheinlich nicht, aber das ist auch immer ein besseres Beispiel als Dark Souls, weil bei Half-Life 3 würde halt eben die Virtual Reality Brille Sinn machen. Ja. Ist es wirklich so, dass du dich hinsetzt und dann original am Stück mit leichten Unterbrechungen für zwischendurch was zu essen irgendwie 5, 6, 7 Stunden lang Half-Life 3 mit Virtual Reality Brille spielen würdest? Hast du da, zum einen ist es nicht irgendwann vielleicht anstrengend und zum anderen ist es nicht tatsächlich wirklich einfach so, dass du das Gefühl hast, dadurch, dass eben der First-Person-Shooter sich als Genre anbietet und der Third-Person nicht, ändert das wirklich etwas an deinem Spielegeschmack? Also ist es nicht so, dass du dann einfach sagst, okay, jetzt habe ich einfach keinen Bock mehr auf First-Person-Shooter, jetzt würde ich vielleicht was anderes spielen und deswegen setzt du die Brille einfach ab? Ja, aber darum geht's ja nicht. Die Sorge ist ja nicht darum, dass sich mein Geschmack verändert. Die Sorge ist, dass mein Geschmack nicht, dass es keine Nachfrage mehr zu den Spielen gibt, die ich spielen möchte und die dann nicht mehr kommen. Also darum geht's ja. Es geht ja nicht darum, dass ich meinen Spielegeschmack dadurch verändere. Ja, das weiß ich, aber das ist eben die Sache. Aber wenn sich dein Spielegeschmack nicht verändert, und das gilt für die meisten anderen Leute auch, weil gehen wir mal davon aus, dass du da der normale Durchschnitt bist, wie das ja wahrscheinlich, ne, das ist ja so einfach. Du hast ja keine ganz spezielle, besondere Meinung dazu, sondern sagst einfach, ne, bin nicht so ein First-Person-Shooter-Fan und mich interessieren einfach auch mehr Third-Person-Shooter. Wenn sich dein Geschmack nicht verändert, dann verändert sich wahrscheinlich der Geschmack der anderen Leute, die das konsumieren, ja auch nicht. Das heißt also, das Genre kann allein nicht aussterben, aber wenn es genug Leute gibt, die auch für einen Third-Person-Shooter die Virtual-Reality-Brille absetzen würden, weil sie dann quasi, weil es ihnen wichtiger ist, einen Third-Person-Shooter zu spielen, als immer Virtual-Reality zu haben, dann wird sie auch weiter, also weißt du, dann gibt es genug Nachfrage und es wird auch weiter produziert. Also ich glaube einfach, ich glaube, letztendlich wird sich fast gar nichts verändern. Es wird ein paar Spiele geben, die speziell für die Virtual-Reality-Brille programmiert werden und gemacht werden. Und ich glaube, der ganze Rest der Industrie bleibt gleich. Nur, dass eben, ich meine, es wird leichte Anpassungen geben daran, an die Brille und vielleicht so ein bisschen auch was in der Game-Mechanik von First-Person-Shooter. Und es wird bestimmt ein paar Spiele geben, die immer eine First-Person-Variante rausbringen. Aber ich glaube zum Beispiel nicht sowas, dass Uncharted ist natürlich jetzt eigentlich abgeschlossen, aber ich glaube nicht zum Beispiel, dass Uncharted deswegen First-Person wird, nur weil es Virtual Reality gibt. Ich glaube, das wird einfach weiterhin Third-Person bleiben und es wird sich auch weiterhin super gut verkaufen. Also glaube ich halt, ist natürlich alles jetzt. Ja, es ist halt immer so ein bisschen schwierig. Ich könnte mir halt schon vorstellen, dass viele wirklich sagen, naja, die vielleicht wirklich durch die Virtual Reality Brille wirklich sagen, okay, jetzt ab jetzt macht Third Person irgendwie nicht mehr so viel Spaß wie früher, weil ich einfach weiß, okay, was jetzt plötzlich anders noch möglich ist. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es auf jeden Fall genug Menschen gibt, die auch so denken können. Natürlich habe ich keine Ahnung, wie das genau jetzt zum einen von Core Gamern und zum anderen von Mainstream überhaupt angenommen wird. Ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass wenn es draußen ist, es wird auf jeden Fall ein großes Ding werden. Ganz einfach, ja, weil es, wie du schon vorhin gesagt hast, das ist nicht irgendwie etwas, wo wir sagen, kann ich mir nichts drunter vorstellen, sondern jeder weiß, was er sich drunter vorzustellen hat und was das alles bringen könnte, welche Potenzial das hat. Habe ich da gar keine Sorgen. Aber es ist halt die Frage, wie stark wird das einen Einfluss nehmen, vor allem auch wie schnell. Also, wie ich auch schon gesagt habe, es geht ja auch dann nicht nur um die nähere Zukunft. Ich glaube auch nicht, dass in der näheren Zukunft jetzt in den nächsten 5 Jahren sich die Spielwelt komplett verändern wird. Aber langfristig gesehen, je verfeinerter VR, also Virtual Reality wird, desto mehr Möglichkeiten oder gute Möglichkeiten hätte man ja dann auch, und noch elaboriertere Projekte damit zu machen. Und da ist dann die Frage, wie lange wird dann sozusagen das Alte sozusagen noch bestehen bleiben? Das ist alles jetzt ja auch hier nur ein bisschen Spekulatius von mir, aber ich weiß schon, was du meinst. Ich meine, das Interessante ist jetzt quasi, also ich kann dich auf jeden Fall nachvollziehen, wenn wir das Ganze ein bisschen weiterspinnen. Also wie du es jetzt gerade schon gesagt hast, wenn wir einmal drüber nachdenken, was ist vielleicht nicht unbedingt jetzt in den nächsten 2 Jahren, aber so in den nächsten 10 Jahren, wo wir einfach auf einem Level sind, dass die Peripherie eben gut genug ist, dass man wirklich sagen kann, man hat wirklich Virtual Reality und zwar halbwegs funktionierende Ganzkörper Virtual Reality quasi. Wenn wir immer mehr in die Richtung gehen, ob es dann quasi wirklich noch Sinn macht. Also wenn in dem Moment, wenn ich das Gefühl habe, dass außer First Person sich zu spielen, nicht die Drawbacks hat, die ich momentan spüre und gleichzeitig die Vorteile, also... Ey, das ist ganz lustig, weil du beantwortest jetzt quasi deine eigene Frage, genau das wollte ich gerade sagen, ja. Also ich glaube halt, dann ist halt die Frage, wird es dich dann wirklich noch stören? Weil wenn es gut genug ist, dann ist es egal, dann ist halt die ideale Art und Weise zu spielen. Du weißt, ob ich das schon mal erwähne, aber letztlich, was mich ja immer an First Person stört, was eigentlich ein bisschen komisch ist, weil natürlich ist es sehr viel näher am realen, aus der realen Sichtweise heraus, weil wir alle so sehen, habe ich trotzdem immer das Gefühl, dadurch, dass die Kontrolle über meinen Körper fehlt, ich also keine Ahnung habe, wie ich jetzt sozusagen in Relation zur Wand, zur Seite stehe, wenn ich sie nicht sehe, habe ich das Gefühl, es fühlt sich total komisch an. Es ist einfach nur die Sicht, aber ich habe nicht das Gefühl, in irgendeiner Weise Kontrolle über meinen Körper zu haben oder Kontrolle über den Standpunkt meines Körpers. Weshalb ich Third Person bevorzuge, weil ich da das Gefühl, ich habe eine komplette Kontrolle darüber, okay, ich bin jetzt genau verdeckt von der Wand und nicht irgendwie, mein Arm steht noch raus oder sonst irgendwas. Das hört sich vielleicht für manche dumm an, aber so ist es für mich. Und natürlich, wenn diese Nachteile beseitigt sind durch richtig gute Vollkörpererkennung und so weiter, dann ist natürlich dieser Unterschied obsolet, das ist natürlich völlig klar. Aber solange nicht dabei sind, habe ich halt immer noch das Gefühl, dass diese Drawbacks mich halt stören. Aber andererseits, das ist halt auch die Sache, andererseits glaube ich auch gerade deswegen wird es wahrscheinlich auch keine Veränderung letztendlich geben in den Beziehungen der Genres zueinander und vor allem auch in der Stärke einzelner Genres. Ich meine, wir haben schon, das meinte ich ja gerade auch damit, ich glaube, wenn es jetzt für Rennspiel, glaube ich, könnte es Veränderungen geben, einfach weil die, glaube ich, wieder populärer werden könnten. Shooter können nicht populärer werden, als sie gerade sind. So, also ich meine, First-Person-Spiele sind halt gerade gang und gäbe und ich glaube auch ein Skyrim zum Beispiel hat sich als Rollenspiel gut verkauft, weil es First-Person. Ich meine, Rollenspiel wäre ja ein interessantes Genre in dem Sinne. Meinst du, einfach mehr Elder Scrolls-Style geben? Also momentan ist ja Elder Scrolls eines der, ich berichte mich, wenn ich falsch liege, ich kenne mich im West-RPGs noch nicht so aus, aber eines der wenigen First-Person-RPGs, die es da gibt, oder nicht? Also der aktuellen auf jeden Fall, absolut. Ich mein, also ich würde sogar fast behaupten, das einzige aktuelle große. Ich meine, früher Dragon Quest war zum Beispiel mal so, auch Westrollenspiele, weil jetzt, also im Vergleich mit Skyrim, es gab eben natürlich die Vorgänge, aber es gab auch andere Spiele. Es gab Arx Fatalis zum Beispiel von Arcane Studios, die ja später auch Dishonored gemacht haben und die ja immer so ein bisschen in die Richtung auch gemacht haben. Dark Messiah of Might and Magic war auch so ein bisschen in die Richtung, also eben First-Person, leichte Rollenspiele zwischen Mischung aus Rollenspiel und vielleicht ein bisschen was anderem. Aber so jetzt aktuell auf jeden Fall würde ich auch behaupten, dass jetzt als reines, richtiges Rollenspiel... Ja, gibt's eigentlich nur Skyrim, wirklich. Und da ist auf jeden Fall recht, das wäre natürlich eine interessante Sache. Also, da muss man natürlich auch sagen, was mir dann da fehlt, und ich glaube, das ist dann, was noch so eine Sache ist, die man zum Beispiel bei einem zukünftigen Elder Scrolls dann noch anders machen müsste fürs Virtual Reality, und das ist, glaube ich, auch etwas, was, glaube ich, so ein bisschen das vielleicht auch bei dir mit reinspielt, ist, dass ich in den meisten First-Person-Spielen, und ich bin jemand, der die gerne spielt, was ich in den meisten First-Person-Spielen vermisse, ist ein virtueller eigener Körper, an dem du runtergucken kannst. Ja. Das ist tatsächlich etwas, was enorm viel Körpergefühl vermittelt. Und ich meine, das beste Beispiel dafür ist Mirror's Edge natürlich. Aber auch in anderen Spielen macht das einen riesen Unterschied, einen eigenen Körper zu haben und nicht einfach nur Arme, die in der Luft hängen. Und wenn du nach unten guckst, hast du immer noch Arme, die in der Luft hängen, einfach bloß eben, ne, vor deinem Blick auf den Boden. Wenn du das veränderst und wenn du zum Beispiel bei einem Skyrim tatsächlich irgendwie einen Körper hättest, der dir dann auch im Weg sein kann. Also wenn du dich zum Beispiel duckst und um eine Ecke guckst, dann siehst du eben einfach Teil deines Oberarms und deiner Schulter, weil du zum Beispiel die Waffe gezogen hast. Der ist dann einfach im Weg. Also du brauchst eine realistische Darstellung des Körpers. Und ich glaube, dann wird es sich vielleicht weniger stören, einfach auch, weil es dann ein bisschen mehr das Gefühl tatsächlich für den Körper vermittelt, als wenn man einfach nur runterguckt, man nur sieht nur einen kreisrunden Schatten. Du hast halt das Gefühl, du steuerst eine Kamera mit Armen. Ja, genau, ja. Also anstatt einen Menschen. Und das ist... Ja. Und genau, also da müsste dann auf jeden Fall mehr gearbeitet werden, dass du dann wirklich dieses Körpergefühl dann auch hast, da stimme ich dir völlig zu, ja. Wahrscheinlich ist das eine Sache, die jetzt zurzeit nicht so wahnsinnig ins Gewicht fällt. Ich glaube, je mehr es in Richtung Virtual Reality geht, desto eher fällt es auch auf. Also bei mir ist es zum Beispiel so, ich liebe das. Und ich habe auch damals schon als erstes fast einer der ersten Mods, den ich damals zu Skyrim installiert habe, war ein Mod, der eben genau das gemacht hat. Der hat einfach den Körper hinzugefügt, dass du an die runtergucken konntest. Der hat natürlich nicht so perfekt und funktioniert und ausgesehen wie in Mirror's Edge, wo du wirklich das Gefühl hattest, der ist auch genau richtig und perfekt animiert, damit alles passt. Aber zumindest war es trotzdem schon ein bisschen, ne, ein bisschen mehr Immersion ist es auf jeden Fall. Also Mirror's Edge ist ein gutes Beispiel, weil das ist ja zum Beispiel auch ein Spiel, was ich ja auch ganz gern gespielt habe, trotz Ego-Perspektive, weil ich da mehr Gefühl für den Körper hatte als in anderen Vergleichen, also in anderen Ego-Spielen und Jetzt ist halt die große Frage, und da ist vielleicht auch Mirror's Edge auch ein gutes Beispiel für jetzt die große Frage, wir reden jetzt die ganze Zeit darüber, als ob Virtual Reality mit Sicherheit das nächste große Ding ist, und ich glaube da auch dran, aber wir haben uns letztendlich noch nicht besonders mit den, also wir haben schon Einzelprobleme angesprochen, aber ich glaube, das Hauptproblem, das so im Wege steht, und das haben wir ja vorhin auch schon so angesprochen, und das ist, glaube ich, auch der entscheidende Faktor, über den wir immer noch nicht richtig reden können, ist, wie funktioniert das Ganze tatsächlich im Alltag? Und zwar nicht nur vom Komfort her, sondern einfach nur rein von der Technik. Ist es tatsächlich funktionierende Technik, wenn du das Gefühl hast, du bist in der Spielwelt? Oder ist es nicht so, dass du nach 2 Stunden irgendwann einfach echt Kopfschmerzen kriegst, dass dir schwindelig wird. Alles Dinge, über die Leute gesprochen haben. Ich meine, die meisten Hands-on-Berichte, die ich gelesen habe, bislang sagen, Kopfschmerzen haben die wenigsten, was ja wahrscheinlich dann auch wirklich eher durch Augenanstrengungen entstehen würde. Aber gerade zum Beispiel sowas wie dieses Gefühl, einfach so in der Spielwelt drin zu stecken, entweder kannst du da wirklich so sehr drin versinken, dass es dich auch nach 8 Stunden noch nicht stört, oder merkst du nach 2 Stunden einfach, irgendwie fühle ich mich immer komisch am eigenen Körper, so ungefähr. Weißt du, was ich meine? Ja. Das ist jetzt halt der große Test. Ich meine, wenn das tatsächlich so ein Fall ist, dass es bei den meisten Leuten so ist, dass die das nicht auf Dauer spielen können, dann ist Virtual Reality schon wieder gestorben, und während es gerade. Ich meine, wir reden jetzt gerade darüber, dass wir uns Sorgen machen, dass man zu wenig spielen kann. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es auch viele Leute gibt, die sich Sorgen darüber machen, dass Leute nur noch in diesen Welten sind. Ja, natürlich. Gut, darüber denken wir jetzt gar nicht groß nach. Das ist natürlich richtig, aber da hast du natürlich auch recht, ja. Also. Also es ist schwer zu sagen. Also ich glaube, zum einen mal, es ist die Frage, ob das wirklich viable ist, so wie ich sagen, als auch für Hardcore-Gamer, die wirklich auch länger spielen als 2-3 Stunden am Tag. Das ist die eine Frage. Und da können wir, glaube ich, einfach noch nichts dazu sagen, weil es einfach, weil es noch keine Praxisergebnisse gibt. Aber ich glaube, die Technologie an sich wird auf jeden Fall Einzug halten, egal ob es jetzt nur im Bereich Videospiele ist oder nicht, weil, wie ich auch vorhin schon gesagt habe, ich glaube, diese Technologie ist einfach auch für ganz viele andere Bereiche super wie soll ich sagen, attraktiv. Ja. Filmbranche kann ich mir vorstellen, dass da extrem viel damit möglich ist. Wissenschaft, alles Mögliche. Also ich glaube, dass diese Technologie auf jeden Fall Einzug halten wird, auf jeden Fall auch sich weit verbreiten wird. Die Frage ist natürlich, in welcher Form und in welcher Weise, in welcher Industrie wird es bestimmt vor allem groß werden. Aber an sich glaube ich, die Potenziale dieser Technologie sind riesig. Ja, du hast wahrscheinlich recht. Also etablieren wird sich auf die ein oder andere Art und Weise auf jeden Fall. Das ist halt die Frage, ob sich es richtig konsequent etablieren wird bei uns im Videospielbereich. Aber du hast natürlich recht. Also, und da kommen wir auch wieder zu dem Bereich, was jetzt zum Beispiel etwas ist, worüber wir auch damals schon mal im Kinect geredet haben. Die interessanteste und spannendste Anwendung des Kinect war nicht in irgendwelchen bescheuerten Star Wars Lichtschwertduell spielen, sondern eigentlich nur damit, dass halt eben Wissenschaftler das Ganze an den PC angeschlossen haben und angefangen haben, rum zu experimentieren, weil es ein interessantes Stück Hardware war. Und es war, ne, wir haben ja alle diese Videos gesehen, ich glaube, die haben auch öfter schon drüber gesprochen und auf Videos gepostet. Das ist dann Projektion von Handy-Displays auf deine Handfläche, dass du da tippen kannst und so ein Kram. Das ist, damit fange ich an und höre auch gleich schon wieder auf. Es gibt endlos viele Anwendungen, die sie damit gehabt haben. Sie haben damit rumexperimentiert, Warnung im Raum, natürlich auch immer wieder Therapiezwecke, ja, genau, oder ich auch sagen. klinische Anwendung kann ich mir auch extrem gut vorstellen, was das angeht. Ja, absolut. Und das ist ja mit Virtual Reality könnte man sich das genauso gut vorstellen. Also auch, ne, wir haben ja auch schon, wir beiden haben ja hier am Uniklinikum auch gearbeitet, sind beide auch ein bisschen mit BCI, also Brain Computer Interface, in Kontakt gekommen. Also quasi die Verbindung, die direkte Verbindung vom Gehirn zu einem Computer, dass man eben damit einen Browser zum Beispiel steuern kann. Hauptsächlich logischerweise für gelähmte Menschen zum Beispiel oder Leute mit nach einem Schlaganfall. Und auch bei sowas ist eben zum Beispiel Kinect super spannend eben. Und auch zum Beispiel die Virtual Reality Brille, also einfach eine andere Art von Kommunikation zu erlauben. Also ja, das stimmt natürlich. Also in der Form wird es garantiert etablieren. Jetzt wurde es erwähnt, natürlich ganz lustig, weil ich hatte neulich ein Forschungsgespräch auch bei den Kliniken und da hat die Frau, bei der ich mich beworben habe, auch schon so ein bisschen so mokiert, so, ja, interessiert ihr alle nur noch Brain Computer Interface und ich kriege hier kaum noch Mittel und Leute, weil alle nur noch den neuen Ding machen wollen. Also zeigt auch schon, auch die Wissenschaft ist auf jeden Fall sehr daran interessiert, an diesem Feld. Ja, absolut. Also gut, gerade auch hier in Tübingen natürlich, weil wir hier so ein bisschen den Vater des Brain Computer Interface sitzen haben, aber auch allgemein, glaube ich, natürlich ist auch extrem spannend, ohne Frage. Kann man ja auch durchaus nachvollziehen. Aber da hast du auf jeden Fall recht. Also das ist natürlich, also etablieren wird es auf jeden Fall. Wie sehr wird es halt bei uns einfach im Videospielbereich etablieren? Das ist jetzt eben die spannende Frage. Und ich glaube, das ist tatsächlich eine Sache, die man nicht beantworten kann, bevor man nicht einfach wirklich ausführliche Tests mit Prototypen gemacht hat, persönlich. Und ich meine, man hat jetzt schon Erfahrungsberichte, aber die Handvoll Leute, die das jetzt berichtet haben, selbst wenn die alle sagen, super, ist das, heißt das nicht, dass vor, es vor allem halt vor allem Hardcore momentan. Also ja, natürlich. Das ist also auch, die haben ja $350 oder so, glaube ich, war. Ja, schon. Deswegen ist es jetzt echt spannend, demnächst hoffe ich dann zu erleben, dass eben das Oculus Rift einfach ganz normal auf den Markt kommt und man es wirklich im Laden kaufen kann. Also wirklich jeder kann rausgehen, sich eins holen. Dann wird es, glaube ich, spannend, vor allem, wenn wir dann eben auch den finalen Typen, also nicht den finalen Prototypen, sondern das finale Produkt in den Händen halten. Jetzt haben die Leute halt Dev-Kits und Prototypen gekriegt, wo ja ganz klipp und klar schon gesagt wurde, das wird im Laden nachher nicht so aussehen, gewisse Dinge werden noch besser funktionieren, gerade was Auflösung zum Beispiel angeht. Ich glaube, dann wird es auf jeden Fall nochmal richtig spannend. Aber dann ist überhaupt so die Frage, wie sehr jetzt einfach nur mal so quasi persönlich interessiert dich Virtual Reality wirklich eben für dich als Spieler, also außerhalb natürlich der Idee, einfach nur wirklich rein die Brille. Meinst du, das wirst du extrem viel nutzen also? Also meinst du, dass das wird irgendwas sein, was du dir sofort holst und was irgendwie so deine ganze Spielerfahrung verändern wird? Also ich glaube, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich bin jetzt ich bin der Erste, der dann rausrennt. Das mit Sicherheit nicht. Also, aber ich bin auf jeden Fall super gespannt drauf. Ich würde mich schwer tun, dann lange damit zu warten, jetzt auf jeden Fall mal auszuprobieren, das einfach selbst in die Hand zu nehmen und zu gucken, was ist denn jetzt da wirklich alles möglich? Wie ist die Erfahrung denn wirklich? Man kann so viele Berichte darüber lesen und sehen und so weiter, aber ich glaube, letztendlich bei dem Ding, das musst du einfach wirklich selbst ausprobiert haben. Und deswegen war ich auch extrem neidisch, dass du auf der Gamescom nicht schon Oculus ausprobieren konntest, weil ich natürlich kann ich mir was darunter vorstellen, aber ich habe keine Ahnung, wie gut ist das wirklich? Also, ja. Von daher, und ich bin ja auch offen dafür, wenn es mich wirklich in der Hinsicht wirklich so stark überzeugt, dass das Gefühl, okay, ich habe wirklich, es bringt wirklich meine Spielerfahrung nochmal ein Stück weiter, bin ich auf jeden Fall sehr gespannt darauf. Also ja, ich glaube, mir geht's halt ähnlich. Also ich kann auch echt, bei mir ist zum Beispiel so, ich kann wirklich sagen, ich kann eigentlich fast gar nicht, also wenn ich die Kohle übrig habe, sobald das Ding rauskommt, werde ich das Ding haben. Punkt. Also ich weiß auch nicht, das ist für mich wirklich so der nächste große Schritt. Ich bin da schon so endlos gespannt drauf. Ich bin so jemand, der für den Immersion sehr, sehr wichtig ist. Da haben wir ja schon öfter mal drüber geredet, was motiviert uns zum Spielen, was ist unser Wichtigsten. Mir ist Immersion enorm wichtig, deswegen bastel ich an Skyrim. Deswegen spiele ich gerade wieder Skyrim, weil ich mit sehr viel Recherche im Vorfeld mir zusammengesucht hatte, wie ich das Spiel auf eine ganz andere Art und Weise erleben kann. Und ich kann es gar nicht abwarten, dieses Spiel zum Beispiel mit einer Virtual Reality Brille zu spielen. Und einfach nur mit Maus und Tastatur. Und das ist, glaube ich, so der Unterschied. Ich will derzeit noch gar nicht groß dieses komplette Ding, weil Maus und Tastatur haben mich noch nie daran gestört, mich in dem Spiel versinken zu lassen. Aber wirklich nichts anderes mehr zu sehen und dann noch Kopfhörer drauf zu haben und nichts anderes mehr zu hören, ist, glaube ich, tatsächlich, reicht mir das, um schon eine Art von Immersion zu erreichen, die ich jetzt so träumen kann, so ungefähr. Ich weiß auch nicht, also ich bin echt tatsächlich enorm, enorm begeistert. Und ich will keinen Wiggle-Scheiß haben, ich will auf jeden Fall keinen Kinect haben, um mein Schwert ins Skyrim zu schwingen. Ich möchte auch nicht irgendwie selbst laufen, selbst in die Hocke gehen oder sonst irgendwas. Ich möchte einfach nur an meinem PC sitzen, Maus, Tastatur haben und einfach nur meine Brille auf. Das reicht mir völlig. Damit bin ich total zufrieden. Also ich weiß auch nicht, ich muss das Ding einfach haben. Jetzt natürlich nur die Frage, wobei man sagen muss, wenn der Pan erlaubt ist, dass der Skyrim-Kampfsystem sich schon dafür eignet, würde, weil es nicht wirklich unglaublich kompliziert ist. Nö, natürlich nicht. Du musst ja einfach nur, ja, entweder hebst du den Arm hoch und schlägst ein bisschen später zu oder du schlägst direkt zu und dann hast du halt Power Attack, Normal Attack und fertig. Also das ist natürlich richtig, ja. Aber andererseits, also dabei, weiß ich auch nicht. Also ich stelle mir das einfach nur enorm cool vor, auch mit der Maustastatur einfach, ich weiß auch nicht, einfach nur da zu sein. Ich meine, oft genug erschrecke ich mich schon, weil irgendwas hinter mir passiert, womit ich nicht gerechnet habe. Ich kann mir gar nicht vorstellen, was passiert, wenn ich plötzlich meinen Kopf drehe und dann ist irgendwas neben mir. Also, und direkt vor meinem Gesicht quasi. Ja, aber ja, das kann mir bei dir auf jeden Fall gut vorstellen. Ich meine, wir hatten ja in der Immersion-Folge schon, dass, glaube ich, dass wir zwar ein bisschen andere Vorstellungen von Immersion haben, weswegen das das bei mir ein bisschen anders ist. Aber ja, kann ich auf jeden Fall. Ja, definitiv. Und das ist halt eben auch so die Sache. Ich glaube, jetzt ist noch die Frage quasi, was wäre, wenn wir dann noch da irgendwie so stereoskopisches 3D hinkriegen würden? Ja, warum nicht? Wenn du stereoskopisches 3D hast, ist natürlich noch mehr die Frage, wie alltagstauglich ist das? Weil beim 3DS weiß man, dass langes Spielen mit dem 3D ist echt anstrengend. Ja, richtig, aber das ist, glaube ich, so das, was halt richtig gut funktionieren würde, weil du dafür ja nichts mehr letztendlich brauchst. Und dadurch, dass die Brille ja immer im selben Abstand zu deinen Augen ist, funktioniert es ja auch komplett zuverlässig, wenn du es einmal eingestellt hast auf dich. Aber natürlich, ja, da hast du natürlich mit recht. Das ist natürlich das große Problem. Ja. Und natürlich auch noch die Frage, wie das mit Brillenträgern genau ist. Es ist scheint ja kein Problem zu sein. Es scheint kein Problem. Ich glaube, es gibt zum Glück genug Brillenträger auf dieser Welt, sodass ich mir da auch erstmal keine Sorgen mache. Sie wollen ja nicht ungefähr die Hälfte der Bevölkerung ausschließen. Nee, wahrscheinlich nicht, das stimmt schon. Wenn man sich jetzt ein bisschen vorn reinliest, gibt es natürlich auch, wie immer, das hat unser Hobby so an sich, natürlich auch ein bisschen Fanboy-Wars, so von wegen Morpheus gegen Oculus. Ich bin immer noch der Meinung, das hilft eher beiden. Wobei man natürlich auch sagen muss, viele Leute sagen halt, naja, Morpheus wird auf jeden Fall schon cool werden, aber ob die PS4 von der Leistung her in der Lage ist, richtig sag ich jetzt mal, anspruchsvolle Spiele auch zu berechnen mit der Brille zusammen, ist halt immer auch die Frage, ob die PS4 dafür powerful enough ist. Das weiß ich gar nicht. Also haben Sie schon irgendwas dazu gesagt? Ich meine, eigentlich dürfte das ja letztendlich nicht, also keine Hardware, also nicht kein Power kosten. Ja, bisher ist es halt so gewesen, die zwei Tech-Demos, die sie gezeigt haben, das eine im Meer, ich glaube, da würdest du richtig Angst kriegen. Merlin hat nämlich extrem Panik vor offenem Wasser. Nicht extrem Panik, aber so wie das, was ich am gruseligsten finde, definitiv. Ja. Und wo du dann in so einem Haikäfig bist und dann 360 Grad umschauen kannst, und dann kommt mancher der weise Hai vorbei und rammt doch mal deinen Käfig und so weiter. Oh Gott, Alter. Also so solche Sachen haben wir gesagt, lief auf der PS4, aber zum Beispiel die Tech-Demo, die sie von Thief gehabt haben, lief auf dem PC. Okay. Und da ist halt wirklich die Frage, bei Rift kann man zumindest mit Sicherheit sagen, es kann sich immer, also wenn je stärker der PC wird, desto weniger Probleme wird es machen. Bei einem geschlossenen System ist natürlich, kann man zumindest sagen, Sony wird auf jeden Fall das Ding so optimieren, dass es dafür läuft. Aber natürlich die Weiterentwicklungsdings wie beim PC sind nicht gegeben. Andererseits denke ich mir, das ist das gleiche Problem, wie es halt immer schon war. Wobei PC. Ich frage mich gerade, warum so ein Problem sein sollte. Ich meine, letztendlich ist das Device ja eher höher, also musst umscalen, aber ich bin ja kein Tech-Typ und so weiter, aber ich glaube, du musst es ja für beide Bildschirme gleichzeitig berechnen, oder nicht? Du hast halt einen zweiten Monitor angeschlossen, aber einen zweiten, also ja, in dem Sinne, aber das wollte ich gerade sagen, also das Skalieren und das Umrechnen auf einen zweiten Monitor kostet heutzutage schon mit normalen Mittelklasse-Grafikkarten kaum Leistung. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie das ist. Also ich habe dann einen Eurogame-Artikel gelesen, wo die auch gesagt haben, so, ja, wir sind uns nicht ganz sicher, wie das dann wird mit der Rechenpower der PS4. Je nachdem, natürlich auch, ich weiß auch nicht, weil zum Beispiel Leute auch sagen, naja, wird wahrscheinlich auch gar nicht ungefähr zum Beispiel bei 1080p bleiben, sondern vielleicht auch auf 4K gehen oder so irgendwann. Und dann wird es halt dann irgendwann echt problematisch. Ja, das stimmt natürlich, das weiß ich natürlich nicht. Also wenn es dann in die Bereiche geht, dann ist vielleicht ein bisschen was anderes. Aber ansonsten glaube ich einfach auf zwei Bildschirmen das gleichzeitig darstellen, ist halt, also... Ja, also hier, also im Eurogamer-Artikel steht zum Beispiel, whether they can be replicated on console hardware given the increased resource demands of feeding both eyes individual images at high resolution remains to be seen. Okay. Also vielleicht fehlt mir da jetzt gerade auch das technische Verständnis oder ich habe gerade irgendwas vergessen, aber ich würde behaupten, das macht eigentlich keinen großen Unterschied, einen zweiten Bildschirm zu betreiben mit dem ersten zusammen. Also iFinity ist ja zum Beispiel etwas, das ja Nvidia, ist das glaube ich Nvidia-Standard, anbietet. Es gibt Nvidia-Grafikkarten, die haben mittlerweile 6 Ausgänge, damit du 6 Bildschirme gleichzeitig anschließen kannst und damit zum Beispiel irgendwie Race Driver Grid zum Beispiel war eins der Spiele, mit denen du das spielen konntest. Da hast du wirklich 6 Bildschirme und das Bild ist aufgeteilt aus alle 6 Bildschirme. Und da wird das Bild natürlich nicht zweimal dargestellt, sondern ein Bild einfach über die 6 Bildschirme gestreckt. Aber trotzdem muss er ja das Bild aufteilen, skalieren und an 6 Bildschirme, also ne, an 6 verschiedene Bildschirme schicken. Und ich weiß, dass damals schon gesagt wurde, letztendlich macht das keinen riesen Unterschied, ob du es auf einem oder auf zwei betreibst. Du verlierst dadurch 1-2 FPS, weil eigentlich nicht viel passiert letztendlich. Also die Grafikkarte muss nicht mehr berechnen. Sie macht das, ne, sie splittet das Signal einfach nur auf. Macht ja auch irgendwie Sinn. Aber wer weiß, keine Ahnung, wie die Technik dahinter funktioniert, das kann ich natürlich jetzt auch nicht sagen. Also kann natürlich auch sein, dass das ein Problem sein könnte. Andererseits, wenn es jetzt schon 3 Jahre in Entwicklung ist, dann wird sich, also ich glaube nicht, dass Sony nicht schon mal darüber nachgedacht hat und ja, natürlich, ich werde es nicht rausbringen und dann hast du plötzlich 20 Frames pro Sekunde weniger als man wird mal sehen, aber letztendlich, ich meine, diese PC-Konsolen-Debatte ist ja das ist auch nur wieder nur ein neuer Teil davon und ich glaube, die Argumente und so weiter, das kennen wir alle. Ja, natürlich. Das stimmt schon. Ja gut, dann würde ich sagen, jetzt sind wir mit dem Thema auch so halbwegs durch. Es ist auch wieder so ein Thema, über das man wahrscheinlich Stunden reden könnte, aber wir haben uns jetzt die paar Sachen rausgegriffen, die wir am spannendsten fanden und ich denke, was man abschließend dazu sagen kann, wenn der Oculus Rift endlich draußen ist und ich wirklich die Kohle übrig habe, mir einen hole, dann wird es sowieso auch einen Hands-on-Bericht natürlich davon geben. Ja, ansonsten, wie immer, schreibt uns, sagt uns, was ihr davon haltet. Vielleicht gibt es ja auch tatsächlich unter unseren Hörern jemanden, der den Prototypen, also das Dev-Kit quasi des Oculus Rift schon zu Hause hat. Ich wüsste jetzt nicht, dass das der Fall ist, aber wer weiß. Zumindest hat sich bislang noch niemand dazu gemeldet. Falls das aber so ist, dann meldet euch auf jeden Fall dringend bei uns und schreibt eure Meinung, was ihr bislang damit erfahrt. Vielleicht könntet ihr es uns auch zuschicken oder so. Also ja, genau, also irgendwie wäre irgendwie ganz cool, wenn das mal kurz ausleiht so für 1, 2, 3, 15 Wochen so. Das wäre auch kein Problem eigentlich. Aber vor allem wäre es einfach cool, wenn ihr einfach einen kleinen Hands-on-Bericht schreiben könntet, auch nur minimal oder einfach nur so ein bisschen die Eindrücke schildert und vor allem vielleicht 1, 2 Fragen beantworten, die wir jetzt ja gerade noch hatten. Und ansonsten wie immer her mit Meinung, Kritik, allem drum und dran zum Thema, zur Folge, zu einem Podcast allgemein. Wie ihr mögt, die Channels kennt ihr, ankermittaste.de, unsere Facebook-Page und Twitter, E-Mail-Adresse, gibt ja haufenweise Sachen, das findet man alles in den Shownotes quasi. Und dann würde ich sagen, gehen wir über zu unseren Tasties. Und Joe, leg doch mal los. Was hast du uns heute anzubieten? Überraschung, es hat mal wieder was mit Videospielmusik zu tun. und zwar ist gerade vor ein paar Tagen eine neue Seite gestartet, die aber gar nicht so neu ist eigentlich. Leute, die mit Videospielmusik zu tun haben, haben vielleicht schon mal von der Seite Square Enix Music Online gehört. Das hat nichts mit Square Enix an sich zu tun. Die Seite ist als Square Enix Soundtrack-Fanseite gestartet, hat sich ja dann im Laufe der Jahre zu einer der größten und wichtigsten News- und Review-Seiten für Videospielmusik, für Videospiel-Soundtracks entwickelt. Extrem viele coole Interviews und Features da gewesen und die Seite war in den letzten 1,5 Jahren leicht inaktiv. Die Betreiber hatten relativ viel zu tun, also im Privatleben und wollten die Website komplett neu machen. Das hat sich jetzt extrem lange hingezogen und die Seite war halb tot und ich musste mir damals dann eine neue Seite dann irgendwie suchen und deswegen war ich ganz vorsichtig, als es dann letzte Woche hieß, dass sie jetzt endlich ihre neue Seite gestartet haben. Sie heißt jetzt vgmonline.net, damit also sozusagen Square Enix rausgenommen beschreibt dann viel besser, was die Seite eigentlich macht, nämlich wirklich zu Videospielmusik allgemein ganz viel sagen. Die zwei Hauptbetreiber der Seite sind in der Videospielbranche mittlerweile bekannt als Leute, die sich einfach extrem viel damit beschäftigen und also nicht selbst Musik machen, aber sie haben Kontakte zu sehr vielen Komponisten, zu vielen Produzenten auch. Sie haben immer wieder ganz interessante Interviews mit ganz berühmten Komponisten wie Uematsu, Mitsuda und so weiter. Und schaut euch die Seite einfach mal an. Also sie sind noch dabei, momentan die ganzen Inhalte wie News und Reviews alle von SEMO, wie das abgekürzt wird, rüber zu transportieren. Aber sobald das drüben ist, bin ich mir ziemlich sicher, dass wir dann wieder endlich ein sehr cooles und informatives und aktuelles Portal zur Videospielmusik allgemein haben. Also auf jeden Fall mal reingucken. Ja, auf jeden Fall. Vor allem habe ich gerade das Gefühl, dass du mir davon auch News erzählt hast. Ja, weil das habe ich auch jetzt vor ein paar Tagen dann auch erst erfahren und es ist auch wie gesagt erst seit einer Woche wieder drin. Also ich meine jetzt auch nicht nur von der neuen, sondern auch von der alten Seite, aber wahrscheinlich war die alte Seite damals auch schon so, die gab es mir viel drüber zu erzählen. So ein bisschen quasi, so wie das klingt. Klingt auf jeden Fall mega cool, definitiv. Also für alle, die das interessiert. Vor allem, weil es eben Relaunch ist, wird es ja vielleicht den einen oder anderen auch geben, der das noch von damals kannte. Ist natürlich perfekt. Einfach mal wieder reinschauen. Klingt cool, auf jeden Fall. Ja, da würde ich sagen, geht's weiter mit meinem Tasty. Und mein Tasty diese Woche ist jetzt ja einer dieser haufenweisen ja, Tastys, die ich so über die letzte Zeit angehäuft habe. Und das ist einer, der mir tatsächlich über Facebook aufgefallen ist, lustigerweise, weil ich da normalerweise, ich bin da nicht so wahnsinnig oft und ich gucke mir auch nicht jeden Kram an, aber da hat eine Freundin von mir eine Website gepostet und hat gesagt, das ist der beste Motivator letztendlich, um irgendwas zu schaffen nebenher, also um irgendwie Arbeit hinzukriegen, gerade als Student. Und zwar nennt sich das Ganze Habit RPG. Und das ist tatsächlich eine extrem coole Idee, wie ich finde, und eine sehr unterhaltsame Sache. Und zwar geht es letztendlich darum, dass man mit seinem Alltag, also seinen Alltag quasi umbaut in ein Rollenspiel. Das Ganze ist aufgebaut eben als Browserspiel im weitesten Sinne, weil es eigentlich letztendlich gar kein großes Spiel ist. Es ist eigentlich nur eine große Excel-Tabelle, so ungefähr. Ein bisschen schöner aufgemacht. Man geht da drauf, man meldet sich an und dann hat man ja einen großen, seine große Seite, wo eben sein Charakter drauf ist. Den kann man customisieren. Der hat einen Lebensbalken, der hat einen XP-Balken und der hat da unten eine große Liste an Aufgaben. Und diese Aufgaben kann man unterteilen in tägliche Dinge, die man abhaken möchte, einmalige Aufgaben, kleinere Sachen irgendwie, was ich weiß, so Hausarbeit und so ein Gedöns, größere Sachen, die man erledigen muss. Die kann man alle selbst eintragen und wenn man die im Laufe des Tages dann eben schaffte, dann klickt man darauf, dass die Quest quasi erfüllt wurde und dann kriegt man dafür XP. Je höher man im Level aufsteigt, desto mehr Fähigkeiten quasi schaltet man frei. Man findet Items und Loot und so für besonders große Aufgaben, kann man belohnt werden. Man kann seinen Charakter ausrüsten. Wenn man seine Aufgaben nicht erfüllt, verliert man nach und nach Lebenspunkte und so weiter. Also letztendlich ist eigentlich nichts anderes als eine große To-Do-Liste mit optischer Aufbereitung und eben einem kleinen Motivator, um diese ganzen Aufgaben auf der To-Do-Liste auch zu erfüllen. Und tatsächlich ist es extrem unterhaltsam, muss ich sagen. Meine Freundin sagte schon, sie hätte derzeit, seitdem sie damit angefangen hat, wesentlich mehr geschafft als irgendwie die ganzen 3 Wochen davor. Einfach weil es sehr befriedigend ist, quasi etwas zu tun, um das danach abzuhaken, XP zu kriegen, eine Stufe aufzusteigen und so weiter. Gibt bestimmt auch genug Leute, die das wahrscheinlich einmal machen und dann wieder links liegen lassen. Aber ich denke, ausprobieren sollte man es auf jeden Fall, gerade wenn man und ich glaube, dass unsere ganze Generation im selben Boot so ein bisschen ja oft genug lieber prokrastiniert, ja, als wirklich irgendwie in Gang zu kommen. Ich glaube, das geht keinem Studenten unter uns irgendwie anders. Die Leute, die schon im Arbeitsalltag stecken, über denen ist es wahrscheinlich ein bisschen besser, weil die nicht so die große Auswahl haben. Aber wenn man hier zu Hause sitzt und denkt, so, ich müsste eigentlich hier noch ein Paper lesen und da was zusammenfassen und mich eigentlich immer langsam in die Hausarbeit setzen, dann hängt man doch wieder den ganzen Tag vom Rechner rum und macht irgendwie einen anderen Quatsch. Ich glaube, für solche Leute ist es tatsächlich einfach ein Blick wert, weil es doch schon sehr, sehr unterhaltsam ist und wirklich ein guter Motivator sein kann. Einfach mal zu sagen, na gut, komm, dann mache ich das jetzt einfach, dann steige ich vielleicht noch eine Stufe auf, kriege irgendwie ein cooles Item oder so ein Kram. Es macht auf jeden Fall super viel Fun und hat tatsächlich auch eine halbwegs coole, wenn natürlich auch nicht perfekte Kontrollinstanz mit der Community eben. Wenn du dich mit anderen Leuten eben verbindest, dann sehen die Leute eben, oh, das hat er heute nicht geschafft, dann hast du vielleicht schon vorher mit dir gesprochen, ich muss morgen das und das machen und solche Sachen. Es betrügt sich natürlich auch leicht, weil du es ja selbst abhaken musst. Das heißt, man kann natürlich auch faken, dass man alles schafft, was man sich so vornimmt. Aber wenn man ein bisschen ehrlich versucht zu sein, dann ist es, glaube ich, echt tatsächlich einfach ein netter Ansporn, um mal wieder ein bisschen aus dem Arsch zu kommen. Ich fand es auf jeden Fall so unterhaltsam. Guckt euch einfach mal an. Habit RPG heißt das Ganze, wir verlinken das. Selber super schnell eingerichtet, sowas über eine Viertelstunde dauert das Ganze und dann kann man loslegen und vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der dadurch ein bisschen mehr schafft, als er sonst so am Tag im Durchschnitt schafft. Mal schauen. Joe hat es auch schon gleich ausprobiert. Ja, ich habe es ausprobiert. Ich bin auch schon dabei. Muss ehrlich sagen, ich glaube, ich bin nicht so ganz susceptible wie deine Freundin dafür. Hab's auch 2 Tage einfach schlicht und ergreifend vergessen. Mal, also muss man gucken. Ich glaube, es ist auch von Person zu verschieden, aber ausprobieren sollte man es auf jeden Fall, ja. Ja, definitiv. Ja, klar, wie gesagt, das ist halt, ja. Wenn man richtig. Wie gesagt, ist es halt sehr leicht, sich selbst zu betrügen, aber sagen, ja, das war jetzt 1 Stunde konstruktiv gearbeitet. Klick. Richtig, genau. Richtig, also ja, klar, es ist auf jeden Fall. Deswegen, wer weiß, ob so ist, aber genau, einfach alle mal angucken, dem einen oder anderen könnte es ja einfach vielleicht gefallen und dann, kommt man wieder ein bisschen mehr voran. Ja gut, dann würde ich sagen, sind wir damit am Ende der Folge auch angelangt. Wie immer war das sehr unterhaltsam. Wir haben es echt tatsächlich mal verrückterweise geschafft, 1 Stunde ungefähr hinzukriegen. Ich glaube, das ist die kürzeste Folge seit Folge 1 oder so. Keine Ahnung, das haben wir schon lange nicht mehr, dass wir das geschafft haben, das Ganze so kurz, knapp und knackig zu halten. Ob das jetzt positiv oder negativ ist, weiß ich gar nicht, weil am Anfang wollten wir das ja immer relativ knapp halten. Mittlerweile bin ich auch mit den langen Folgen zufrieden. Es hat sich einfach gut ergeben, wir hatten relativ wenige News und von daher ist das ja auch mal nicht schlecht. Ich sehe auch nur 2 Wochen Wartezeit, dann gibt es ja schon die nächste Folge wieder. Dann würde ich sagen. Ja, und in 2 Wochen wieder Merlin ohne Dark Souls. Ja, richtig, aber warte mal, in 2 Wochen ist der 23., das ist dann der 6. und danach ist der 20. Ja, okay, also 2 Folgen noch ohne Dark Souls. Oh, das und danach gibt es keinen Podcast mehr, weil danach bin ich dann raus. Tschüss, Leute. Das war's jetzt. Ja, wenn ich mich bis dahin nicht schon tot gespoilert habe, ich sehe es ja jetzt auch kommen, ey, eine Woche bevor es letztendlich rauskommt, halte ich dann doch nicht mehr Ausrede mit dir und Henrik über alles, guck mir irgendwelche Let's Plays an. Vor allem, wenn Henrik vorher nochmal zum Zocken vorbeikommt, dann wird es natürlich ganz schwierig, würde ich. Ja, ja, natürlich. Ja, vielleicht müsst ihr dann, ja, vielleicht müssen wir das doch verschieben auf später. Fällt mir jetzt auch gerade auf. Wenn Henrik vorbeikommt, redet ihr beide eh über nichts anderes. Ach, Kacke. Momentan reden wir eh über Facebook schon über nichts anderes. Oh Gott, eigentlich kriege ich das nicht mit. Vielleicht soll mich einladen in unsere Videos. Nein, nein, nein. Das will ich alles gar nicht wissen. Das Embargo steht. Ihr seht schon, Dark Souls bringt alles durcheinander hier in der WG. Ja, tatsächlich. Ganz, ganz eklig. Wenn es nur bei mir alles durcheinander bringen würde, aber nein. Ich sitze hier völlig Dark Souls los. Naja. Wie auch immer. Du meinst, wenn es nicht nur bei dir so wäre? Ja, nee, ah, ja, es wird alles durcheinander. Es wird ja, ja, stimmt, ja, stimmt, das recht, ja. Macht beides Sinn. Ja, auf jeden Fall hoffen wir, dass ihr uns gewogen bleibt und beim nächsten Mal auch wieder einschaltet und zuhört. Wie gesagt, falls wir dann irgendwie demnächst ein anonymes Päckchen mit einem Oculus Rift Bones in einem Postkasten finden, dann sind wir damit auch nicht, darüber auch nicht unglücklich. Also, ne, haltet euch nicht zurück. Und ansonsten würde ich sagen, ja, viel Spaß beim Hören dieser Folge gehabt zu haben quasi und bis in 2 Wochen. Mein Name ist Merli. Mein Name ist Joe. Und ihr habt Uncommon Taste Podcast gehört. Zu finden unter www.uncommontaste.de. Auf Wiederhören. Wiederhören. Wiederhören ist ganz schlau, sagen wir das immer. Weiß ich nicht.